welche Unterüberschriften ich habe, da kann man sich ungefähr seine Fragen auch so gut sortieren. Das ist ein einzelner Teil. Ich will im ersten Teil die Frage beantworten. Warum trifft die Krise des Finanzmarkts, warum trifft der im Herbst fast vollzogene Zusammenbruch des Finanzsystems das produktive Kapital und auch das Handelskapital? Zweitens, was heißt systemrelevant oder systemisch im Zusammenhang mit der Krise? Warum ist ein wahnsinniger Unterschied zur üblichen Wirtschaft und Korruption im Handel möglich? Manchmal auch die Dienstleistungen, was ich so aufteilen will. Und auch über die gegebenen Arbeitsplätzen systemrelevant. Die dritte Frage, was heißt eigentlich Krise, Weltwirtschaftskrise, und wie kam es dazu? Was ist der Grund der Krise? Viertens, wie wird die Wirtschaftskrise abgewickelt? Und fünftens, der Untertitel im Plakat, ein Gegenstandpunkt zum öffentlichen Hoffen und Bangen und die baldige Gesundung unserer Wirtschaft. Der fünfte Teil ist eigentlich dauernd Thema. Warum? Vor ungefähr 20 Jahren war die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung im Ostblock, im damaligen Ostblock, der Meinung, der Sozialismus funktioniert nicht. Und haben da auch die Konsequenz gezogen, Marktwirtschaft muss her. Manche haben auch gleich gesagt, Kapitalismus. Das ist aber gleichgültig, ob man das Kind liebevoll Marktwirtschaft nennt oder Kapitalismus, ist handelt dasselbe Kind. 20 Jahre, knapp 20 Jahre später bricht das internationale Finanzsystem zusammen im letzten Herbst. Im Anschluss daran auch bricht die gesamte Weltwirtschaft, die politische Wirtschaft, das reale, die Realwirtschaft sagt man auch dazu, ein. Und nicht wenige in den Wirtschaftsteilen, nicht wenige in Feuilletons, nicht wenige Menschen, die den Zeitgeist üblicherweise besprechen und sich Gedanken machen, wie es so weitergeht in der Menschheit, haben einen schweren Eindruck. Auch der Kapitalismus funktioniert nicht. Seltsamerweise ist die Konsequenz aus dieser Bemerkung, aus diesem Feststellen, der Kapitalismus funktioniert nicht, keineswegs ein Aufstand oder wenigstens ein Auflauf. Keineswegs die Forderung, denkt euch mal eine bessere Wirtschaft aus. Das war es auch nicht, was wir hier gekriegt haben. Oder die im Westen, die immer schon hatten. Es stellt sich raus, der Triumph von damals, von vor 20 Jahren, ist ein Schadetriumph. Im Kapitalismus geht es ja auch nicht vorwärts, sondern ganz im Gegenteil rückwärts. Das hat ja Konsequenzen. Jetzt schon wissen Leute auszurechnen, wie viel Hungertode zusätzlich diese Krise im Jahr 2009 und in den folgenden Jahren erfolgen wird. Sämtliche Welthungerprogramme brechen zusammen, weil die Finanzen nicht mehr vorhanden sind. Arbeitsplätze in dem Zentral, wo Kapitalismus herrscht und wo bisher frohgemut darauf vertraut worden ist, wer sich eine Arbeitsplatz sucht und findet in diesem System, kann sein Leben getrost planen, indem er sich zum Beispiel einen Kredit für ein Haus aufnimmt, für die nächsten 20, 30 Jahre, und zwar setzt der Planbarkeit voraus. Ganz im Gegensatz zu dem, dass Planwirtschaft eigentlich unmöglich sei, haben Millionen in Amerika, in den USA und in Deutschland und in Europa Kredite aufgenommen, mit denen mit der Bedienung sie ein ganz neues Leben beschäftigt sein werden. Wenn es denn klappt, haben einen Lebensplan gemacht, Familien gegründet, sie eingerichtet, sie arbeitet und müssen jetzt feststellen, dass alles scheint auf schönen Füßen zu beruhen. Aber kein Aufstand, kein Auflauf, kein Protest, sondern ganz im Gegenteil. Ein öffentliches Hoffen und Bangen, hoffentlich geht es wieder aufwärts mit unserer Wirtschaft. Unsere Wirtschaft. Die ist unser. Selten. Ist ein was Possessivpronomen, sagt der Grammatiker dazu. So missbraucht worden, wie geht es unserer Wirtschaft. Gerade in dem Moment, wo Millionen um ihren Arbeitsplatz gebracht werden von unserer Wirtschaft, beharren sie darauf, dass es unsere Wirtschaft sei. Beharren sie darauf, dass es wieder aufwärts gehen soll. Mindestens so, wie es vorher war. Deswegen der Untertitel. In jedem der Teile, 1, 2, 3, 4, werden Argumente vorgetragen, aus denen folgt, da gibt es nichts zu hoffen. Da sollte man nicht bangen. Und dieses Positivpronomen unser, sollte man sich in Bezug auf diese Wirtschaftsordnung endgültig abschließen. Erstens, warum trifft die Finanzkrise die sogenannte Realwirtschaft? Dazu muss ich ein paar Worte zur Wirtschaftskrise vorausschicken. Muss mich dabei allerdings klapp fassen. Das könnte ein ganzer Vortrag von langen Augen sein. Die Finanzkrise entstanden ist, wie es dazu gekommen ist. Ich will mal einsetzen im September letzten Jahres. Da haben wir plötzlich erfahren aus Zeitungen, nach einem langen Anlauf, seit dem Jahr 2007, durch diese sogenannte Subprime- oder Hypothekenkreditkrise in den Vereinigten Staaten allmählich entdeckt hat, allmählich reingefressen hat in die verschiedenen Finanzen. Im Herbst 2009 war plötzlich klar, das Finanzsystem kollabiert. Massenhaft müssen Banker bei der Bilanzierung, die sie alle für die Jahre machen müssen, laut Gesetz und hier die Transparenz für ihre Geschäftstätigkeit, damit Unternehmen und damit Leute mit Geld bei ihnen müssen bei ihren Bilanzen feststellen, Loch um Loch tut sich auf. Was bisher noch als Vermögen gegolten hat, ist jetzt ein Minus, ein Nichts. Eklatiert ist die Sache bei dem, mit dem Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank und dem Fast-Zusammenbruch in Deutschland auch, da war ja dann noch der kurze Zeit die Häme, eine amerikanische Krise ist es. Und 14 Tage später, weniger als 14 Tage später war klar, was mit Lehman Brothers passiert ist, würde mit Hypo-Realität genauso passieren, wenn nicht der Staat Milliarden und Milliarden reingepumpt hätte. Und sie jetzt übernommen. Was ist da passiert? Man denke dran, die reale Wirtschaft war damals im Boom. Anfang 2008 hat man gesagt, jetzt endlich zahlt sich aus unsere Politik vom Vorgänger Schröder angefangen und wir fortgeführt. Unsere Politik der Agenda 2010 hat sie nicht so gesagt. Sie wollte den Grünen auch ihr Konto lenken. Hat deswegen nicht vom Schröder geredet, sondern von der Politik, die und so weiter. Aber es war klar, diese Sparpolitik hat sie behauptet, da muss zum ersten Mal den Leuten klar gemacht worden ist, so geht's nicht mehr weiter. Ihr seid zu teuer. Ihr seid zu teuer für eure Wirtschaft. Jetzt geht's wieder aufwärts. Die Auftragsbücher waren voll. Die Industrie hat sich darauf eingerichtet, den Weltmarkt weiterhin zu beliefern, mit neuen Waren oder mit erweiterten Produktionsmargen, die sie bisher von den Waren, die sie bisher schon hatten. Von der Realwirtschaft kam diese Krise nicht im letzten Herbst. Es war eine rein autonome Krise des Finanzwesens. Offenbar, das wäre jetzt der erste Punkt, den ich kurz erläutern möchte, ist die Bewegung der Finanzindustrie, wie sie sich selber nennen. Deren Akkumulation oder Wachstum auf Deutsch verläuft offenbar nach anderen Gesetzen oder getrennt von dem, was in der wirklichen produzierenden Realökonomie abläuft. Ja, es gibt schon Verbindungen zwischen beiden. Jetzt gerade, wo die Finanzwirtschaft der Klang ist, wird gewarnt und gefordert, tut euren Dienst wieder. Ihr müsst uns kreditieren. Aber sie sind nicht kollabiert, ganz die Finanzindustrie, ist nicht kollabiert daran, dass die Industrie und der Handel etwa ihre Kredite nicht zurückbezahlt hätten. Oder nicht mehr bedient werden. Im Gegenteil, die haben Kredit um Kredit aufgenommen und Kredit um Kredit bezahlt. Die haben Aktien ausgegeben, Anleihen begeben, die haben Geld eingeworben, erweitern ihre Produktion, zur Erweitern ihrer Handelstätigkeit und haben da die Dienste der Finanzwirtschaft für sich benutzt, für ihre Erweiterung, für ihr Wachstum. Die Finanzwirtschaft hat eine Idee, indem dass sie die produzierende Wirtschaft kreditiert, was zweites getan. Und wenn man dann im Verlauf dieser Krise allmählich mitgekriegt hat, in den Wirtschaftsteilen, sogar in der Bildzeitung haben wir es gelesen, haben wir ein bisschen mehr gehört, da wo die Finanzwirtschaft Produktion und Handel kreditiert, der Anteil dieses Geschäfts ist eigentlich eine Nebensache. Ihr Hauptgeschäft bestand gar nicht darin, den Daimler oder BASF oder Opel oder welche Firmen auch immer Kredite zu geben und daran zu verdienen. Das schon auch. Ein Hauptgewinn, das Hauptvolumen des Geschäfts, war eine davon völlig getrennte, emanzipierte Finanzwirtschaft, wo sie Papiere produziert haben, immer aus schön ausgehend von irgendwelchen realen Verhältnissen. Papiere produziert haben und neu umgeschrieben haben und neu verbrieft haben und nochmal Asset gebackt, also mit Sicherheiten, abgesichert, heißt das auf Deutsch, und nochmal ohne Sicherheiten und dann verschiedene sichere Papiere zusammengebündelt als Zertifikate, wie man zu seiner Sprachweise gegangen, wenn man ein bisschen Geld übrig hatte, dann haben die gesagt, Sparbuch, langweilig. Sie verschenken Geld. 3% Zinsen oder 2,5% Zinsen auf Sparbuch, bei 2% Inflation und gleich nochmal steuerpflichtig auch noch Steuer. Das ist ein Minusgeschäft, das ist null. Steigen Sie in etwas ein, was sicher ist, und was ist denn sicherer als ein sogenanntes Zertifikat. Und wir können von zertifizieren, versichern. Wir haben dann, wie die Krise losgekommen ist, Leute im Fernseh-Talkshows aufgetreten, Leute mit keineswegs übermäßig üppig Geld, denen geraten worden ist, nimm die 50.000 Lebensversicherungen, die ausbezahlt worden ist mit 1665 und die du allmählich bis zum Tod verbrauchen willst, leg die an. Wie nimmt man das denn gerade? Und dann kannst du jedes Jahr ein bisschen was verkaufen und kannst du zur Rente oder zum sonstigen Alterseinkommen ein schönes Zubrot kassieren. Und dann wartet sich im Oktober 2008 esse ich den Zubrot. Die Zertifikate wollen das Papier nicht mehr wert, und sie noch nicht mehr gedruckt sind, weil sie maßlos geboren gesprochen sind. Und dann sind sie aufgetreten im Fernsehen, oder dürfen auftreten im Fernsehen, und dürfen ihr Schicksal klagen. Will sie da nicht weitermachen, sie sagen, dann merkt man, da gab es eine Akkumulation, ein Wachstum, was sich gar nicht gekümmert hat, und gleich abging von dem Wachstum in der Industrie. Es war ein Wachstum, wo die Banken und die Emittenten, sagt man dazu, die Papiere emittieren, herausgeben, wo die Emittenten Zahlungsversprechen ausgeben, manchmal auch bestimmte Projekte, zum Beispiel auch Kredite für Grundstücksgeschäfte. Also das ist eben Kredit, Asset-Back heißt dann, das Asset ist in dem Fall das Grundstück. Manchmal für die Entwicklung von neuen Energieproduktionen, wie zum Beispiel Windmühlen, also Elektrizitätsmühlen, die heute in der Landschaft rumstehen, man kann darauf. Machen aber auf gar kein Projekt, sondern einfach auf die Bank, Deutsche Bank oder Dresdner oder Commerzbank. Sie begeben, wie man so in Bankdeutsch sagt, sie begeben Anleihen und in der Anleihe hat es ganz einfach, der Emittent verspricht dem Investor, also wer das Geld ausrückt, pro Jahr einen Betrag von 5 von 100 oder von 100, oder wie auch immer. Und was macht man mit der was wird dann aus dem Geld des Emittenten, des Investoren? Der Investor gibt es der Bank, die Bank versichert ihm ein regelmäßiges Wachstum, und dann wird jeder Mensch, der Geld übrig hat, der da einsteigt, wird ein kleiner Kapitalist. Er verwandelt sein Geld, was er sonst bloß in der Tasche stecken hat oder in einem kümmerlichen Sparbuch, verwandelt er in ein Stück Kapital. Auf 5 oder 10 Jahre, je nachdem wie lange das Papier läuft, ist er ein kleiner Besitzer von einem kleinen Vermögen, was tatsächlich Kapitalqualität hat. Geld verwandelt sich in wachsendes Geld. Und am Ende des Geschäfts kommt das gesamte, immer wieder zurück. Und man hat in der Zwischenzeit wunderbar verdient. Oder wenn man es vorher braucht, kann das machen wie jeder Kapitalist. Wer eine Firma hat und will sich zurückziehen, dann bietet sie am Markt an, verkauft sie zu dem Preis, der halt gerade zu erzielen ist, verwandelt sein Kapital in Geld und hat, oder legt es dann woanders an. Das kann auch jeder Besitzer eines Wertpapiers. Hat ein Stück Kapital frei handelbar, wie jedes Stück Kapital auch sonst. Das die entscheidenden Investoren waren natürlich nicht Leute, die ein bisschen Geld übrig hatten, um auf den nächsten Urlaub oder auf die Rente noch was zu sparen. Die Hauptinvestoren waren die gleichen, die die Emittenten waren, die Banken. Die haben sich wechselseitig Papiere angeboten, verkauft. Da hatte die Bank, nehmen wir mal die Deutsche Bank, kauft bei der Lehman Brothers ein solches Papier, investiert also in das Papier, hat damit in ihrer Bilanz ein Stück Kapital. Eine Summe, die ihr jetzt zwar nicht zur Verfügung steht, die hat die andere Bank. Aber die in der Bank als ihr Vermögen steht und ihre Vermögensqualität dadurch beweist, dass sie jederzeit, jedes Jahr einen Zuwachs einbringt und ein Zuwachs einbringt, auch jederzeit ihr verwandelbares, zurückverwandelbares in Geld und in andere Weise investiert kann. Das, was also kleine Leute, Kleinverdiener, Mittelverdiener, manchmal auch größere Verdiener, besser Verdienende machen, das haben die Banken gemacht als Geschäftszweig. Ganze Banken haben in Amerika, gesetzliche Vorschriften sogar erzwungen, haben sich bloß damit beschäftigt, Investments zu handeln. Und Investmentbanken. Die haben aber Investments in Industriebetriebe gehandelt und mal und gleichzeitig Papiere auf sich selber oder auf andere Banken. Und dieses völlig von der Industrie abgetrennte Kapitalhandelswesen, diese Akkumulation von Kapital, was sich rein darauf begründet, dass alle darauf vertrauen, dass die Emittenten eines solchen Papiers das Versprechen, Zahlungsversprechen, jedes Jahr einen bestimmten Betrag, einlösen werden. Die Banken haben nicht gesagt, für dieses oder jenes Geschäft, was ich da mache, gebe ich dir gewissermaßen einen Anteil. Die Banken haben eine ganz andere Operation gemacht. Die haben gesagt, ihr wisst doch, Banken sind Organisationen oder Kapitalgesellschaften, die wachsen. Und an diesem Wachstum beteilige ich euch, wenn ihr Kunden oder die Investoren, euer Geld in Kapital verwandelt bei mir, dann kann ich damit nur Geschäfte machen und garantiere für die Laufzeit des Papiers euch die Kapitalqualität des Papiers. Die haben so sehr daran geglaubt, dass diese Papiere, die allein durch Zahlungsversprechen auf die Welt gekommen sind, deren Preis sich auch nur durch das Zahlungsversprechen bestimmt, dass sie dazu gesagt haben, Produkte, Finanzprodukte. Wie wenn sie Autos hergestellt hätten. Oder Chemikalien. Oder Brot. Die Produkte haben ihren Preis dadurch, bekommen ihren Preis dadurch, dass ein Zahlungsversprechen auf eine bestimmte Investitionssumme versprochen wird, die regelmäßige Zahlung versprochen wird. Und dann, durch den Vergleich mit anderen Anlagesphären und dem Durchschnittszins und den verschiedenen Bonitätsklassen, also sichere Schulden, weniger sichere Schulden, dann sich ein Preis herausstellt, in dem dieser jährlich zu erwartende Zins oder Ertrag hochgerechnet wird auf ein Kapital, was durchschnittlich diesen Ertrag bringt. Also nicht, wie beim normalen Kredit, jemand kriegt 100 Euro und zahlt dann 5% zurück, sondern da geht es andersrum. Da sagt jemand, ich zahle 5%. Vergleicht es mit dem durchschnittlichen Durchschnittszinssatz. Wenn der Durchschnittszinssatz 5% ist, dann ist dieses Zahlungsversprechen von 5 Euro pro Jahr 100 Euro wert. Durchschnittliche Bonität vorausgesetzt. Willst du dann weiter einsteigen, da gibt es dann auch verschiedene gute Schuldner. Schlechte Schuldner müssen im Leben jetzt nur ungerecht zu. Dann der schlechteste Schuldner muss immer am meisten bezahlen. Und der beste Schuldner, der am besten bezahlen könnte, muss am wenigsten bezahlen. So ist Kapitalismus eben gestrickt. Also, aber da will ich jetzt nicht so weit einsteigen, ich will bloß das Grundprinzip klar machen, dass sich da ein Markt im Kapitalismus entwickelt, und zwar nicht einfach so entwickelt, sondern konzessioniert entwickelt. Konzessioniert heißt vom Staat gewollt. Und die Staaten, die kapitalistischen Staaten, wollen ein solches Finanzgebaren der Banken. Keineswegs etwa, dass sie da so quasi am Finanzamt vorbei oder am Finanzminister vorbei solche Geschäfte machen. Die Staaten waren scharf darauf, dass von diesen Geschäften möglichst viel auf ihrem Territorium passiert. Großbritannien zum Beispiel, wo vor ungefähr 25 Jahren, 30 Jahren in der Industrie sehr viel kaputt gegangen ist, sehr viel bankrott gegangen ist, hat der Staat sogar entschieden, damals in der Thatcher, gut, wir opfern große traditionelle Industrie, wir setzen auf Finanzindustrie und haben gesagt, wir werden der Finanzplatz Europas. Und dann ist es dazu gekommen, dass das Nationalprodukt von Großbritannien zu einem unglaublich großen Anteil aus Finanzgeschäften resultiert, im Unterschied zu Deutschland, wo das gemessen am Gesamtvolumen relativ wenig ist. Großbritannien hat sich gewissermaßen saniert damit, dass alle Finanzgeschäfte der Welt über London, viele Finanzgeschäfte der Welt, über London laufen und in London Banker Filialen aufmachen, sei es von englischen Banken, sei es aus der ganzen Welt, ähnlich auch in den USA, in New York, die diese Geschäfte einfädeln und abwickeln. Und immer bleibt was am britischen Staat hängen. Zustrom von Kapital aus der ganzen Welt ist schon mal ein Vorteil. Alle britischen Grundlagen, in welchen Grund viel gehandelt wird. Steuern bezahlt, Jobs werden geschaffen, ganze Stadtviertel werden entwickelt, ziehen wieder nach sich und so weiter. Deutschland und Frankreich, die nicht solche Finanzplätze waren, Deutschland, was wir auf Industrie, zumindest der Westen, auf Industrie gesetzt hat, die waren dann gewissermaßen, fast, wie man sagen, wenn es ins Verschwinde ging, neidisch, die wollten auch sowas haben. Dann haben sie gemerkt, ja, in England, die haben da Gesetze gestaltet, wo das Kapital der ganzen Welt gern nach London gegangen ist. Da haben die Deutschen, und zwar ironischerweise vor allem in der rot-grünen Zeit, also nach Kohl, zwischen Kohl und Merkel, in den 7 Jahren, hat gerade rot-grün unglaublich viele Regeln neu geschaffen, die so ähnlich gestrickt haben wie die britischen, damit auch in Deutschland lauter englisch benannte Produkte wie Futures und so weiter gemacht werden. Also Geschäfte, Future heißt, es wird reguliert auf pünktliche Preisentwicklungen. Kein Mensch weiß, wie teuer die Schweine in 10 Jahren sein werden, aber es gibt jetzt schon Papiere zu kaufen dafür. Oder kein Mensch weiß, wie sich der Ölpreis entwickelt. Aber es gibt Papiere zu kaufen, dass es sich so entwickelt oder so entwickelt oder so entwickelt. Dieses Geschäft war in Deutschland bis in die 90er Jahre weitgehend kontrolliert bis fast verboten. Damit hat Deutschland gemerkt, da geht ein riesen Geschäftsstrom, Kapitalstrom an Land vorbei, an Frankfurt vorbei. Also, wir öffnen die Schleusen, wir möchten das auch haben. Es war also ein Wunsch der Staaten, und warum? Auch das lässt sich nur sagen, weil alles, was die Staaten, was auf dem Territorium passiert, bis an Investitionen, durch Kapitalvorschüsse finanziert werden muss, von denen noch nicht klar ist, welche der verschiedenen Projekte sich wirklich lohnen. Nehmen wir zum Beispiel mal die ehemaligen DDR, die ehemaligen Bundesländer. Das sind unglaublich viele Kapitale, spekulativ gebraucht worden, um Industriegebiete erstmal abzuwarten, kostet ja auch haben Geld, um sie neu zu gestalten für neue Investitionen. Verwaltungsgebäude, Dresden zum Beispiel, Leipzig, ganze Städte umgebaut, war alles auf Kredit. Der Finanzbedarf des deutschen Standorts war gerade durch die Erweiterung des Standorts nach Osten rein, des Kapitalismus nach Osten rein, unglaublich finanzhungrig. Wir überall, das kann die ganze Welt gerne nach Deutschland von uns investieren, wegen der Industrie auch in solche Papiere. Dann fällt auch viel ab für die künftige, für die Zukunftsprojekte der Nation. Dann hat sich der Staat für die Entwicklung unglaublich verschuldet. Die deutsche Staatsverschuldung ist seit der sogenannten Wiedervereinigung bis heute hat sich verdreifacht. Da hat der Staat Geld aufgenommen, dazu braucht er einen guten Kapitalmarkt. Man denke auch, dass der Staat schon komisch als Schuldner ist. Er ist eigentlich wir. Wenn wir einen Hitler nehmen, wir sind ja keine Geschäftsleute. Wir haben jetzt gut gelernt, wo halt ist, passablen Lohn oder Gehalt und verpflichten uns, davon immer einen Teil abzugeben. Das haben der Staat. Wenn es gut geht, hat er gut und Steuereinnahmen nie reichen. Deswegen nimmt er ja Kredit auf. Und da schreibt er auf die Zettel drauf, wie eine Bank wäre, ich verspreche dem Käufer der Bundesstaatskredite 3-5% Zinsen pro Jahr. Er macht das Gleiche, was die Banken machen, Zahlungsversprechen zu generieren und zu verkaufen, weil er besonders guter Schuldner ist, besonders zuverlässiger Schuldner ist, deswegen mit weniger Zinsen, aber trotzdem mit Zinsen. Was macht er denn mit Geld? Gibt das, investiert das in Geschäfte, in diesen Löhnen? Überhaupt nicht. Er gibt's aus. Er baut Autobahnen damit. Schienen, also Eisenbahnnetze wird ausgebaut. Er baut Infrastrukturmaßnahmen aller möglichen anderen Sorten aus. Er braucht fürs Militär, für die Polizei, für die Verwaltung. Und ob sich das jemals umsetzt in entsprechende Steuereinnahmen, steht dahin. Der Staat ist kein Unternehmen, was 1 Million oder 1 Milliarde investiert und davon ausgeht, und in 5 Jahren muss ich die amortisiert haben. Ansonsten gibt es die gar nicht, wenn ich die halbwegs die Erwartung besteht, dass ich die amortisiere. Der Staat hat Kredit unabhängig davon, ob sie es amortisiert. Sonst würde ja der Staat nicht innerhalb von nicht mal 20 Jahren seine Verschuldung auf verdreifachen können, ohne dass Zweifel aufkommt, das könnte vielleicht zur Insolvenz führen. Dieser Markt, erstens die Banken, zweitens der Staat. Dieser Markt, der Finanzmarkt, hat nichts zu tun mit dem, was fleißige oder weniger fleißige Arbeiter in der Fabrik an Überhüsen generieren. Die werden nicht daraus finanziert. Die Kredite, die an die Firmen gehen, ja. Aber die Gelder, die in diese Zahlungsversprechen, diese Wertpapiere fließen, die in die Finanzspekulation eingehen, in die Aktienentwicklung. Die Zahlungsfähigkeit und die Zahlkraft dieser Abteilung ernährt sich ganz aus sich heraus. Übrigens hat bis zur Krise niemand gesagt, das sei sowas Ähnliches wie ein Kettenbrief. Ist auch kein Kettenbrief. Aber beim Kettenbrief ist es nämlich wirklich so, dass der eine sagt, ich zahle an 5, ich suche mir 5 Leute, die was an mich zahlen, und ihr sucht euch wieder 5 Leute, die was an euch zahlen, und zum Schluss zahlt die ganze Welt, oder dreimal die Weltbevölkerung, und es stellt sich heraus, es geht gar nicht. Das ist Kettenbrief. Die Banken machen ja immerhin, bevor es ein alter Kettenbrief wird, machen ja immerhin das, dass sie Zahlungsversprechen generieren, die andere bezahlen, und tatsächlich ist es ein Papier, was sich vermehrt, auf dessen Vermehrung man wieder Kredit nehmen kann. Kreditschöpfung ist aber nicht das gleiche wie, es wird Geld, was der eine hat, bezahlt und irgendwann reicht das Geld nicht mehr. Sondern Kreditschöpfung passiert ganz frei von der Frage, ob irgendjemand Geld hat. Dass da natürlich der Keim zur Krise drin steckt, ist die andere Arbeit. Was beruht denn eigentlich die Investition in ein Bank, in ein Wertpapier? Sei es eine Bankanleihe, sei es eine Aktie. Sie beruht einfach darauf, dass man daran glaubt, dass dieses Investment sich lohnen wird. Also, dass die Bank solche Erfolge an Geschäfte macht, dass sie genug Liquidität hat, um es zu bedienen, oder der Industriebetrieb, der die Aktie emittiert, dass er in seinen Geschäften genug Geschäfte macht, dass andere Leute sagen, jawohl, wenn hier auch der Erfolg von Daimler, BASF oder Lanxess oder wie von alle heißen will. Aber irgendwo, an irgendeiner Stelle, wo, ist durchaus zufällig. Und kann ziemlich lang dauern. Wenn irgendwo der Zweifel aufkommt, ob dieses oder jenes Papier oder diese Papiergattung nicht wirklich noch sicher ist, dann müssen plötzlich alle anfangen zu rechnen. In diese Papiere können Sie nämlich dann, wenn Sie solche Papiere haben, die können Sie dann nämlich nicht mehr einfach im normalen Handel wieder abstoßen und neu kaufen. Die sind ja gar nicht in Zweifel gekommen. Wenn Sie sich versuchen, auf den Markt anzubieten, sagen andere, und zwar die Konkurrenz, konkurrieren die Banken, ja sogar Sie selber, wenn Ihnen solche Papiere angeboten werden, Vorsicht. Zumindest muss da ein Risiko abschlagen. Oder Aufschlag, je nachdem, wie man das betrachtet. Entweder ein Abschlag von dem Coupon oder ein Aufschlag auf den Zins. Jedenfalls, das Risiko muss man sich finanzieren lassen. Die Papiere sind schwer verkäuflich bis unverkäuflich. Da heißt in der Zeitung plötzlich, die Banken, vor allem die Landesbank, die in dem Geschäft besonders engagiert waren, sitzt auch an diesem Berg von nicht mehr handelbaren Papieren. Dann kommen ganz, ganz große Schlaumeier drauf und sagen, die hätten toxische Papiere, giftige. Fragt man sich ja, wie müssen das Gift zustande bekommen? Sie haben es auch gekauft in der damaligen Meinung, die seien alles andere als toxisch. Die würden ihren Bilanzen nicht etwa Gift zufügen, sondern Zufluss bringen. Toxisch werden die Patentpapiere dadurch, dass das Vertrauen in das Wachstum zusammenbricht. Ab dem Moment, wo das Vertrauen irgendwo zusammenbricht, müssen Banken bilanzieren, abrechnen. Was von ihrem Vermögen, was sie bisher in der Bilanz stehen haben, ist denn noch das wert? Oder haben noch dies den Wert, mit dem es drinsteht? Und da sind sie früher oder später dazu gehalten, da gibt es unterschiedliche Gesetzeslagen, aber im Prinzip läuft es früher oder später immer auch selber hinaus. Da irgendwann sind Papiere, deren Preis am Markt gegen Null tendiert, auch aus der Bilanz zu streichen, Wert zu berichtigen. Das sind ja Konsequenzen. Wertberichtigung eines Papiers heißt, der Bank bricht einen Teil ihres Vermögens, damit aber auch einen Teil ihrer Zuflüsse weg. Das war ja Geldquelle. Sie hat aber ihrerseits Engagements gemacht, also Zahlungsversprechen verkauft, auf Basis dessen, dass sie sich sicher war, genügend Geldquellen zu haben. Mit so ein paar Geldquellen aus. Die Banken haben das Problem, sie müssen die Zahlungsfähigkeit sichern. Wenn ich immer wieder bei der Papiere fällig oder Zahlungsfähigkeit für die Zahlungsversprechen fällig, und dann müssen die Banken liquide sein. Also müssen sie sich überlegen, wo kommen wir her, und zahlen haben wir da nicht, sondern müssen wir tatsächlich Vermögensbestandteile auf dem Markt abschlagen. Wenn aber Banken in größerem Maßstab, je mehr Papiere von der gleichen Art, die bisher noch total gesund waren, auf dem Markt angeboten werden, passiert genau das gleiche mit dem bereits faulen Papieren, der Preis sinkt. Sie kriegen nicht so viel. Wie? Sie kriegen den Wert nicht, als der das Papier in der Bilanz stand. Also müssen Sie es wegberichtigen. Und so schrumpft, und das geht am relativ schnell, so schrumpft sukzessive der Vermögensbestand der Banken zusammen. Immer wenn Sie feststellen, bei Ihnen fehlt was, muss die andere Bank, die da gegen die Bank A, die Bank B, die gegen Bank A, einen Anspruch hat, Zahlungsanspruch hat, feststellen, der Zahlungsanspruch wird ja fragwürdig. Also muss er erst recht präsentiert werden. Wenn er aber erst recht präsentiert wird, muss die andere Bank sagen, habe ich nicht. Da haben die Bank B das Problem, dass sie etwas, was sie braucht, was ihrerseits Zahlungsverpflichtungen präsentiert bekommt, muss die Bank B sagen, ich habe es nicht, weil die Bank A nicht zahlt. Dann nützt es nicht zu sagen, da ich habe einen riesen Haufen von Wertpapieren. Wenn die Wertpapiere nicht handelbar sind, also wenn sie keinen Preis mehr haben, oder einen verfallenen Preis, dann nützt sie jemanden, die liquide ist dann nicht endlich zusammen. So. Warum folgt aus einer Finanzkrise eine Krise der Realwirtschaft? Genau deswegen. Nicht deswegen, weil die Realwirtschaft ihre Kredite für die Automobilproduktion, die Nahrungsmittel und so weiter nicht bezahlen konnte. Nicht das ist der Grund. Sondern, dass die Banken sind illiquide aus dem abgetrennten, aufgrund der Krise des abgetrennten Finanzbereichs. Für die Banken im Finanzbereich, der abgetrennt ist, gar nicht abgetrennt. Das ist gewissermaßen eine theoretische Sicht. Ich kann sagen, es ist ein ganz anderer Bereich, wenn ich sage, vom Standpunkt der Realwirtschaft oder der produktiven Wirtschaft, ist sowas wie ein abgetrennter Bereich. Die Bank sieht es gar nicht als abgetrennt, die Bank sagt, ob ich den Daimler-Kredit gebe, oder ob ich Anleihen von der Commerzbank aufnehme oder Lehman Brothers, ist für mich so ziemlich dasselbe. Ich habe nur zwei Kriterien. Wie viel bin ich raus dabei? Also wie hoch ist der Coupon, beziehungsweise wie hoch ist der Zins, den Daimler bezahlt? Und wie sicher ist die Sache? Ist der Daimler sicher? Sicherer bei gleichem Zins gehen wir lieber in die Industrie. Ist die Industrie bei gleichem Coupon, also bei gleichem Zinssatz, weniger sicher, gehen wir lieber in Papier. Wir haben dann den Standpunkt, Realwirtschaft ist bei real sicherer. Die Frage bloß, ist denn das Zahlungsversprechen, was die Realwirtschaft in Aussicht stellt, nämlich Profit, so sicher, dass ich darauf setzen kann, und dann vergleicht sie sämtliche Finanzanlagen, die es auf der Welt gibt, die Zahlungspapiere der Konkurrenzbank, die Anleihen der Industrieaktiengesellschaften und sagen wir mal die Staatspapiere von Mexiko und Deutschland, wo gibt es die beste Rendite? Man hat das genommen, was die beste und die bessere Rendite hat. Also was ich gewissermaßen vom Standpunkt der Erklärung her versucht habe zu trennen, ist vom Standpunkt der Banken, der Finanzreich, einerlei. Und wenn ihr Geschäft zusammenbricht, wegen der Finanzgeschäfte, der nicht auf die Industrie bezogenen Finanzgeschäfte, dann bricht ihr Gesamtgeschäft zusammen, als auch das Geschäft, was die Industrie finanziert. Also muss aus einem Krach der Finanzwirtschaft früher oder später ein Krach auf der produzierenden Wirtschaft entstehen. Denn das Geld, was die verwendet, die produzierende Wirtschaft, da kommen wir jetzt dann zweieinhalb drauf, besteht nämlich aus lauter Kritik. Ja. Was noch dazu kommt, ja. Die Realwirtschaft hat eigentlich jetzt auch noch mitgenommen. Wir haben teilweise die Firmen in Eigenkapital gut abgesenkt, um in diese, ich sage jetzt mal Anführungsstriche, faulen Finanzgeschäfte mit einzusteigen, weil sich zusätzliche Renditen, sag ich mal, alles erwarten kann. Also das ist das, womit es noch verstärkt worden ist. Das ist das im Prinzip, ich habe jetzt, weil Sie gesagt haben, Sie haben es extra getrennt, und das ist jetzt das, was das im Prinzip ein bisschen verstärkt. Ja, wir haben sogar am Beginn der Finanzkrise, haben wir sogar noch einen kurzen Zwischenaufschwung der sogenannten realen Abteilung, und zwar wieder ganz komische reale Abteilungen. Im Sommer 2008, im August 2008, gab es noch so einen kleinen Gipfel nochmal bei den Spekulationen auf die Industrie, da sind die Aktien nochmal gestiegen. Was ich vielleicht angedeutet habe, dass die Bank, also diese Bank, die in keinen Bankabteilungen, dass die möglicherweise blau werden. Von dem ich dann noch aus ist dann die gar nicht so hoch verzinslichen, sind die gar nicht so hoch verzinslichen Industriekredite deswegen lukrativer gewesen, weil der Markt vermeintlich sicherer. Dann wird eben für Sicherheit ein Zinsverlust in Anspruch gebracht. Lieber ein sicheres, aber weniger verzinstes Papier bei der Industrie, als ein mit wunderbarem Coupon ausgestattetes Papier, dessen Emittent ins Gewege gekommen ist, weil er nicht bezahlungsfähig sein wird. Es gab noch einen Zwischenhoch, weil die produzierende Wirtschaft erschienen ist als sichere Grundlage. Auf die kann man spekulieren. Die zweite Sache war, etwas ganz, was damals auch sehr viele Menschen empört hat. Rohstoffe. Im letzten Quartal. Zweiten Quartal 2008, mit dem Quartal 2008 sind plötzlich die Rohstoffe unglaublich gestiegen. Nahrungsmittel sind plötzlich wie Rakete hochgefallen. Es gab Demonstrationen in Ägypten und sonst wo, wo Leute mit dem Geld, was sie verdient haben, ihre übermäßig glücklichen Grundnahrungsmittel bezahlen konnten und über Nacht sich verdoppelt haben die Preise. Also das Preis für Brot und für Mais, Mexiko für Mais und so weiter. Weil nämlich alle, die Geld hatten und es in Kapital verwandeln wollten, gesagt haben, na, essen sind die Leute auf jeden Fall. Und zweitens, wenn die Industrie wächst, Rohstoffe brauchen sie auch alle mal. Also setzen wir, jetzt aber nicht, dann haben wir jetzt Rohstoffe gekauft oder Nahrungsmittel. Das wollen sie auch damit. Die haben auch starke Preise spekuliert. Wie das geht, mache ich jetzt nicht deutlich, sondern zu lang. Die kaufen gar nicht wirklich Getreide, sondern die kaufen Zertifikate oder Futures auf erwartete Preise und handeln mit denen. Und treiben dadurch die Preise von Produkten hoch, die es im Augenblick noch gar nicht gibt. Und die kaufen jetzt schon die Ernte vom Jahr 2010 und machen da Preisspekulationen drauf. Oder damals im Jahr 2008. Die Ernte von 2009. Das hat aber wirklich sofort Wirkungen, wenn die Ernte von 2009 ansteigt, der Preis eines Produkts ist einmal nie derjenige, der nie bestimmt einfach durch die Kosten der Herstellung, sondern bestimmt von dem, was man da kriegt. Und wenn es heißt, die Preise für Getreide sind im Jahr 2009 schon doppelt so hoch wie jetzt, dann ist es auch aus jetzigen Getreidepreisen. 2008, wie gesagt, jetzt ist 2008, 2009. Wir können jetzt schon mal sagen 2009, 2010. Also die Preise des nächsten Jahres, die haben eine Wirkung auf die Preise des Vorjahres, sodass da die Preise plötzlich steigen, obwohl es keinen Grund gibt. Das sind nicht plötzlich die Produktionspreise, gestiegene Löhne oder irgendwas. Nein. Einfach die Tatsache, dass sie Kapital aufgewandt haben, um sich die Preiserwartungen auf Rohstoffe zu vergrößern, macht dann Leute arm, bettelarm, elend, die davon leben müssen. So ein Punkt in der Titel gegen das Hoffen und Bangen. Das soll man wiederherstellen. Diesen Mechanismus, dass jederzeit Leute, die Geld übrig haben, um sich Kapital zu verwandeln, an das Brot teurer spekulieren. So, das war jetzt der erste Punkt. Ich hoffe, dass das Grundprinzip lieber ist. Aber jetzt kommt das entscheidende Zweite hierzu. Wenn also der ganze Finanzmarkt zum Stocken kommt, dann kommt auch der Finanzmarkt ins Stocken, der die Industrie finanziert. Warum? Weil die gesamte Industrie nämlich nicht mit Kapital arbeitet, die warten gar nicht damit, wie sie was verkauft haben, sondern die machen immer, wenn sie ein Geschäft aufmachen oder wie sie ein Geschäft erweitern, nehmen sie ein Geschäft auf. Das wäre der erste Punkt, soweit ich das für den Lebbereich Zeit genug für heute jetzt erklärt. Jetzt vielleicht Fragen dazu, zu diesem Punkt speziell. Ich glaube, das sind andere. Aber dann käme nämlich dann der nächste Punkt, was glaube ich, sind Banksystemrelevant zur Milchindustrie und der dritte Punkt. Und wie funktioniert dann, wie kommt man zur industriellen Krise? Ja, das nehmen wir an, dann ist es weniger Frage. Die Sache mit Kapitalismus wäre kein Kettenkettensystem und Hebersystem. Das grundsätzlich muss ich erstmal klar, nein, also Kapitalismus ist definitiv ein Ebensystem, der exponentielle Funktion. Exponent heißt nicht 5 oder 3, wie beim Schachbrett-Beispiel, sondern eben halt 1,05, das ist trotzdem, wenn größer als 1 ist, gehält das System genauso. Das ist definitiv das Meinschneebaum-System. Und damit eigentlich illegal, weil das ist eigentlich irregulierbar. Zweitens, der Staat als Schuldner. Zweitens, das werden Sie nicht gesagt haben, erstens, der Staat kann nicht deswegen verschulden, weil er jederzeit die Bürger für den Schuldendienst heranziehen kann. Das ist nochmal ein Effekt der Demokratie vielleicht zu achten. Und drittens muss der Staat Kredit aufnehmen, wenn das System und sein System Kapital gebraucht hat. Wenn die Wirtschaft keinen Kredit aufnimmt, wenn die Privatleute keinen Kredit aufnehmen, muss der Staat, um den Wirtschaftseinbruch aufzuhalten, Kredit aufnehmen. Wenn sie Kredit ausnehmen. Das war jetzt das zweite. Also erstmal das Lehrbahnsystem, zweite. Das zweite war, das ist eine Bemerkung, dass der Staat umwelt deswegen als universal Schuldner einspringen kann, weil direkt die Bürger als theoretisch Steuern erhöhen könnte, die Bürger ausgerechnet können, das geht nicht mehr. Also, das wäre schon ein Fall. Ich will eine Frage nicht beantworten, aber die erste Frage gehört jetzt wirklich zu den Herrn 3 dazu. Teil 2 und Teil 3, zwar Frage 2 und Teil 2 und Frage 3, gehört aber dann der Staat muss Kredite aufnehmen, um die Wirtschaft wieder hochzubringen, könnten die in Punkt 1, 2, 3, 4, wie über die Wirtschaft ist abgewickelt, geht in der Anwendung Staatskredit. Und der Staat hat Universalschulden. Haben wir eigentlich heute gar nicht vorgesehen, da kann man aber zum Punkt 1 noch dazu nehmen. Schneeballsystem, ich will erst was zu Schneeballsystem sagen. Das Schneeballsystem, jetzt, Schneeballsystem in dem Sinne, dass jemand sagt, wenn das halt manchmal so ein Bild bekommt, dass wirklich einfach Geld weitergezahlt wird und versprochen wird, wenn man dann eben weiterhin 5 Leuten 2 Euro gibt und dann wissen wir mehr und so viel, dann haben wir 10 Milliarden. Das ist deswegen was anderes als das, was die machen, weil da wirklich einfach bloß immer Geld weitergereicht wird und dann kannst du nach einer Exponentialrechnung schnell feststellen, dass nach der 10. Potenz die Sache bezahlbar ist. Ja, und Kapitalismus wird halt eben nachgeschoben. So. Weil sie aufgrund der Tatsache, dass sie sich da geltende Zettel verkaufen, Kredit schaffen, was für Kredit schaffen, und dann wirklich aus dem Nicht-Kredit schaffen. Genau. Von hinten rein kann man dann sagen, wenn es aufbricht, oder zusammenbricht, die Sache, kann man sagen, ja, muss der irgendwie kaputt gehen, weil es ja doch letztlich sowas ähnliches wie ein Schneeballsystem ist. Bloß, aufgepasst. Wir müssen immerhin Folgendes erklären, dass sowas wie eine Finanzkrise, wo also das Finanzsystem insgesamt kollabiert, das kommt so alle paar Jahrzehnte zustande. Und der Schneeball ist was sich innerhalb von 10 Potenzen ist das erledigt. Das Finanzsystem, man hat die letzte große jährliche Finanzkrise. Hat man die Verdopplung mit allen 10 Jahren, oder die Verdopplung bleibt, oder ob ich die geschafft habe? Nein, der Witz ist nämlich der, oder ob ich alle 10 Jahre verwarte. Nein, der Witz ist nämlich das Gleiche. Der Witz ist nämlich der mit dem Illegalen. Deswegen ist der Schneeballsystem illegal und das andere die Quelle der Finanzierung für Staatsverschuldung. Das ist ja ein ganz anderer Unterschied. Unterschied ist nicht, dass ein Realschneeballsystem irgendwann mal die Ressourcen aufholen, natürlich. Im Kapitalismus ist so das Geld durch die Wirtschaftung einfach nachgeschoben. Und es kracht genau dann in die Realwirtschaft, genau das nicht mehr einigermaßen nachschieben kann, in Realführung. Das Entscheidende ist nicht, dass da was nachgeschoben werden kann oder sowas. Das Entscheidende ist, das wird hier illegal. Das Schneeballsystem ist illegal. Warum? Weil dort kein Mechanismus eingerichtet ist, der garantiert, dass die Sache mal wenigstens 10 bis 20 Jahre läuft. Also nur eine Frage, deswegen verbietet der Staat uns dann. Das ist doch zu erklären. Zeigt uns dann eine Impfung zum Mund. Wir müssen das mal erklären. Es gehen ja noch 2 Sekunden. Es mag ja sein, dass das ungefähr ist. Im Prinzip macht es keinen Unterschied. Es gibt doch nichts. Ihr erlebt einen Unterschied. Das Fernsehen mal, meinetwegen alle 60 Jahre, alle 70 Jahre, und Realschneeballsystem betrachtet alle paar Minuten. Also jetzt. Ich will doch Ihre Empörung darüber gar nicht in Zweifel ziehen. Ich will bloß bei der theoretischen Erklärung feststellen, dass das, was wir da treiben, nicht einfach ein Schneeballsystem ist, sondern was viel Schlimmeres. Ein Schneeballsystem ist doch nach der dritten Runde einfach läuft sich tot. Ja, weil dies ist dagegen. Das ist dem, von dem wir jetzt reden. Es hat die Lizenz über 10, 20 Jahre lang sich zu entwickeln, ergreift die ganze Welt, unterwirft sämtliche Menschen diesem Prinzip, sie müssen Geld verdienen, und dann, wenn es soweit ist, dass in den hintersten Eck Afrikas und in den hintersten Eck Mittelamerikas alle vom Geld abhängig gemacht sind, das stellt sich raus, mathematisches Gleiche ist. Wenn der Exponent schon mal weiß, dann streitest du denn eigentlich mit mir darüber und kämpfst darum, dass das, was Politikos ist, wenn die Schneeball machen. Ich will sagen, was die mit ihrem Kreditsystem machen, ist das Schneeballsystem hoch 1000. Wenn man vom Standpunkt des Schlimmen, des Verderblichen, des Verwüstenden reden wollen. Wir finden das beide schlimm. Ja, gut, ich meine, dass man es als Betroffenen nicht von Schneeballsystemen, da kann man einfach bloß ein paar Probleme mitzumachen. Von dem anderen aber, von dem Kreditsystem, da haben wir alle abhängig gemacht. Das ist der kleine Unterschied. Wenn Sie so einen Brief bekommen, Sie brauchen einfach, Sie können einfach ein Papierkorb schmeißen, Sie müssen da nicht mitzumachen. Aber bei dem Kreditsystem hängt Ihr Arbeitsplatz, oder wer die Ausbildung geht, das ist die Ausbildung, oder wer zum Beispiel in Afrika bisher Mais produziert hat oder Kakao produziert hat für sich und seinen und den kleinen Markt. Alles wird abhängig gemacht vom Kredit. Und alles wird mit dem Kredit in Ordnung gerichtet. Das ist, möchte ich sagen, das ist viel, was geht von Standpunkt des Schlimmen. Also, wenn ich, und ja, das ist auch nicht. Also, da war noch eine Frage. Ich muss sagen, der Unterschied zum Schneeballsystem steht in dem System drin, dass die Banken hin und her zurückverkaufen. Und im Schneeballsystem fängt einer an und bereichert sich eine große Gruppe. Das ist der Unterschied, dass das und das Verwerfliche daran ist, dass das hier alles untereinander geht. So, das heißt, dass sich gegenseitig eigentlich über Tisch ziehen und sie wissen es eigentlich alle. So, beim Schneeballsystem steht einer, der eine große Mappe ist. So, da haben wir jetzt Edelsaphir oder irgendwas. Da haben wir so viele kleine, die gerne unterstützen. Das ist nicht richtig. Wir können uns gegenseitig über den Tisch ziehen. Ja, aber im Prinzip, da ist es doch nicht verwerflich. Ich fürchte, dass die weitere Behandlung des Schneeballsystemfrage nicht übermäßig weit führt. Wieder bei der Frage, und warum bricht da eine Weltwirtschaftskrise aus? Und durch Schneeballsysteme. Durch Schneeballsysteme brechen nämlich meine Weltwirtschaftskrise aus, wohl aber durch Kreditkrisen. So, ja, meinetwegen, wenn man das dazu sagt. Wir sind in Holland oder so. Also, ich würde sagen, der Schneeball, Schneeballsystems sollte den heutigen Tag vielleicht mal als erschwert gelten oder zumindest als unterschiedbar. Vielleicht noch ein anderer Vorschlag, wir können das einfach wir beantworten auch alle anderen Fragen, wenn dann noch Zeit ist, dann kann das ja auch. Das ist wahrscheinlich ja. Aber ich habe die Wirtschaft eigentlich keine Ahnung, meine Frau gesegnet, das ist naiv, ich stelle trotzdem mal. Sie sagt, dass die Banken sind im Moment nicht so ganz im Gebieter. Habe ich auch so gehört. Ja, aber der Staat, dann nimmt man mal Kredite auf den Banken. Ja, das verstehe ich halt nicht, wenn ich Gebieter sind, wie kannst du auch mit den Kredite aufnehmen? Das darf. Ja. Ja, dann habe ich jedenfalls gehört, dass der Staat von den Banken Kredite aufnehmen darf. Fragen Sie mal, wie wenn die Banken vom Staat, der Staat bei den Banken die Banken aufnehmen. Also ja, Staatspapiere ausdrücken, die Banken kaufen die. Dann haben die Banken in ihrer Bilanz. Deswegen kommt es in die Aktivseite rein. Ne? Sie haben nämlich damit zwar Geld ausbezahlt, haben aber damit eine Forderung eingekauft, eine Forderung gegen haben also gewisserweise ein positives Vermögen. Mit diesem positiven Vermögen ist die Grundlage für die Schaffung neuer Kreditfähigkeiten. Deswegen können die Staaten mit den Staatspapieren, die sie gekauft haben, tatsächlich Geschäfte machen, nicht bloß damit, dass sie mit Zinsen kassieren, sondern haben sie auch der Aktivvermögen vergrößert als Grundlage für Kreditgeschäfte anderer. Auch das ist zum Beispiel der Unterschied zum Münchenspiel, zum Schneeballsystem. Dass derjenige, der eine solche Staatsverschuldung kauft, damit ein Stück Kapitalvermögen hat, was er als Geschäftsbank ins Aktiv stellen kann und zur Grundlage von weiteren Kreditoperationen in finanziellen Geschäften machen kann. Ja, was liegt denn in Deutschland für die Banken eigentlich? Staatsverschuldung? Ich von dem natürlich, wenn er die Staatsbank hier verkauft, liegt er von den Autos. Ach so. Ich glaube, nicht sind wieder da. Dass so ein wieder sind. Wenn sie nicht mehr liquide sind, dann gibt es ja nichts mehr. Ja, welche sind denn die Banken? Das war die ganze die Deutsche Bank. Seit bestehender Wert, die Deutsche Bank, die Commerzbank, die Sparkassen. Aber die Deutsche Bank wird dann doch im Steuerprofit nicht mehr. Nein! Die Deutsche Bank macht Geschäfte, bei dem Geld einkommt. Und das Geld verwendet sie teilweise zu Geschäften mit anderen Banken und teilweise zu diesen Staatspapierregistern. So, jetzt die systemische Frage. Ich glaube, die Frage mit den Kollegen hier, die ist ja nun nicht mehr als berechtigt. Insofern, vielleicht wird man ein bisschen ausholen. Mir ging es wie ihm, er fragt, nach dem, was er jetzt gehört hat, hat er eigentlich gelernt, die Banken haben keine Liquidität und jetzt hört er, also die gehen ja Kredit also in den Staat. Also, ich denke, diese Fragen und andere Fragen, die ich auch habe, resultieren was dem sehr dienstvollen Vortrag, der allerdings auch meines Erachtens einfach ein paar Ungenauigkeiten in der Formulierung drin. Also, die Formulierung ist ja gefallen. Die Banken sind nicht die Krise. Die Frage, ja, die haben so viel Geld aus, also sind sie doch die Krise. Es waren, meines Erachtens, war hier auch zum Mietend eine Gleichsetzung. Der Staat verschuldet sich über die Zertifizierung macht Staatsschulden, wenn es eine Gleichsetzung sozusagen mit Zertifikaten der Banken. Also, ich will das jetzt nicht ausdehnen. Meines Erachtens, das, was ich gelernt habe, ist, als Ihren Vortrag ist, wir haben eine Krise, die resultiert aus dieser Bankenkrise, und die schlägt jetzt auf die Realwirtschaft zu. Das ist so kurz, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, aber das, was ich gerade gesagt habe, ist Unterstützung zur Wertlage. Ja. Das habe ich nicht behauptet, dass die Banken inquisitiv sind und dann, Um den Punkt vorgefallen, der in der Krise, wenn die Krise da ist, sind Banken in der Krise. Aber bis dahin sind sie nicht wieder. In der Krise, das Problem der Banken jetzt nicht, ist nicht, dass wir jetzt nicht Krise sind. Der Geldmarkt ist überschwemmt. Ich meine, der Geldmarkt ist mit Kapital überschwemmt, wie es noch nie in der Geschichte des ganzen des europäischen Bankenwesens war. Die Banken sind heute die Krise, die sie noch nie waren. Noch nie. Dass der Bankenhandel trotzdem zusammengebrochen ist, das hat er schon angekündigt. Die Liquidität der Banken ist enorm. Die wissen gar nicht, wohin mit den Banken. Die Primärbanken schaffen heute jeden Tag über die Clearingstelle bei der Bundesbank ihre Guthaben der Bundesbank jeden Tag. Das sind aber Milliarden. Die geben ja auch als Kredite aus. Ja, aber jetzt. Also, liegt aber vielleicht, das war nur so ein Beispiel. Die ungenaue Formulierung. Mir geht es nicht um was anderes. Das kann man doch schon sogar sagen. Jetzt haben wir doch, Sie argumentieren mit der Lage, der die Krise geschaffen hat. Vor der Krise. Manche Banken natürlich. Und die Banken lauter Investitionen getätigt, sei es beim Staat, sei es bei anderen Banken, sei es bei der Industrie, da war die Frage, wie liegt die sowieso rein. In der Krise aber, die Banken seien eigentlich wieder, aber sie seien doch in der Krise. Warum? Was heißt das? Das Wort Liquidität ist eigentlich eine kleine Ungenauigkeit, ein bisschen Lüge. Sie sagen nämlich einfach, was sie haben am Papier, das betrachten sie als Liquidität, solange sie noch nicht abgeschrieben haben. Weil der Staat aber in der Krise den Banken erlaubt, das sogar neu zu finanzieren, haben die Banken dann durch die Tätigkeit des Staats, der Banken verhindern will, ihre Liquidität, und jetzt kommt der Punkt, den Sie gerade bemerkt haben, aus der, in der Zeitung gelesen haben, wie jeder andere auch gesehen ist, und wer schafft diese Liquidität? Der Staat selber. Durch diese Liquidität, die der Staat schafft, dann möchte er gern, dass die Banken damit nicht bei ihm sparen, sondern die Banken damit Geschäfte machen. Geschäfte unter sich wieder. Die machen es aber nicht, weil sie nicht mehr sich wechselseitig vertrauen, weil sie nicht wissen, ob das Investment bei der Konkurrenzbank, was sie dort machen können, auch tatsächlich zu einer guten Formulierung. Der Staat schafft nicht die Liquidität. Der Staat verbürgt sich und den Banken die liquiden Mittel zu verkaufen. Das ist was anderes, Herr Kollege. Das ist doch was anderes. Der Staat kann keine Liquidität der Banken haben. Er kann sich dafür verbürgen mit Steuergeldern, dass sie diese Liquidität haben. Aber das, ich sag nochmal, das ist nicht mein Hauptpunkt. Oder meine Hauptfrage. Meine Hauptfrage ist die folgende. Ich habe Sie also richtig verstanden. Sie sagen, wir haben eine Krise. Das ist in erster Linie eine Finanzkrise. Und diese Finanzkrise ist durchgeschlagen auf die Realwirtschaft, welches ich jetzt richtig verstanden habe. Wenn ich den Krisenbegriff nehme, und egal jetzt in welcher ökonomischen Schule, ob das jetzt Keynes, Marx, Friedman oder wer auch immer ist, nachsehe, existiert der Krisenbegriff nur in der Abfolge des Konjunkturzyklus. In der Ökonomie gibt es keinen Krisenzyklus außerhalb dieses Konjunkturzyklus. Also, bei Gesellschaft. Wie? Bei Gesellschaft. Bei Gesellschaft. Ich korrigiere mich, außer bei Gesellschaft. Das heißt, Aufschwung, Krise, Depression, Aufschwung. In dieser Abfolge gibt es diesen Krisen. Für mich ist dieser Krieg, und dieser Krisenzyklus ist nachweisbar seit 1825. Sie finden das zum ersten Mal in der ökonomischen Literatur beschrieben im Jahr 1860. Ja, Kollege, ja, das ist so. Die Frage ist jetzt, haben wir heute eine singuläre These, die darin besteht, dass erstmals in der Geschichte der Menschheit sozusagen eine Finanzkrise ausgesprochen ist, die Realwirtschaft reingezogen hat, um ein bisschen zu spitzen. Ist das also zum ersten Mal? Oder aber haben wir heute eine Krise, wie jede andere, das ist meine Ansicht, die diesen Konjunkturzyklus entspricht, die ausgebrochen ist, wie die Weltwirtschaftskrise 1929, wie die Weltwirtschaftskrise 1857, 58, wie die Weltwirtschaftskrise 98, 91 in den USA, an der Börse in New York. Haben wir eine solche Krise heute, oder ist das singulär? Wenn Sie mich jetzt zum zweiten Teil kommen lassen, ich wäre jetzt das Thema gewesen, nach dem kurzen Zwischenblick, ich habe jetzt so systemisch, so was wir vorhin schon behandelt haben, wäre es gekommen, und was ist eine Krise der Realwirtschaft? Dann hätten wir darüber reden müssen, wie kommt die Krise der Realwirtschaft zustande? Und diese Krise der Realwirtschaft ist tatsächlich zyklisch. Die Finanzkrisen dagegen, da sind ja die Beispiele, die Sie genannt haben, das sprechen wir auf Ende. Finanzkrisen, die zum Zusammenbruch des Finanzwesens führen, sind nicht identisch mit den Krisen des industriellen Kapitals. Finanzkrisen. Ist das die erste Krise der Weltgeschichte, es geht ja von der Weltgeschichte, wo die Finanzkrise eine Realkrise auslöst, würde ich sagen, wenn man so vollständig mal fragen, würde ich sagen, nein, die zweite. Die erste dieser Art war 1929. Die zweite dieser Art ist diese. Die anderen Krisen, die dazwischen genannt haben, sind Krisen, zyklische Krisen der Industrie. Und wenn Sie mich mal kurz versuchen zu erklären, die anderen, die noch nicht so drinstecken in der Materie ist, die noch nicht Keynes und bis Gesell alles gelesen haben und zwar sagen können, der Krisenbegriff ist und so weiter. Das kann ich alles sagen, können wir vielleicht schnell ein paar Wortmarken verständigen. Ich glaube auch nicht, dass das sinnvoll der schöne Vortrag ist. Deswegen müssen wir erstmal überlegen, worin besteht eigentlich die Zyklizität, also dieses Auf und Ab, immer Auf und Ab, der Realwirtschaft. Und das dann zusammenbringen mit dem, was wir jetzt erleben als Finanzkrise. Die Finanzkrise, von der war meine These, und ich habe versucht, dafür zu argumentieren, war keine Folge der Realwirtschaft, dass die Realwirtschaft eine Krise war. Sie machen da eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist meine These, dass ich sage, dieser Meinung ist, also das, was empirisch seit 1825 abgelaufen ist, widerspricht dem bis zum Jahr 2001. Und Sie sagen damit heute, das ist eine Krise völlig neuen Typs, das ist nicht mehr, was heute passiert. Keine Krise neuen Typs, denn die Krise der Realwirtschaft ist natürlich eine zyklische Krise. Ja. Aber darüber wollen Sie dann reden, Sie wollen ja bloß über Typen und Krisen reden. Meine Frage ist, nochmal, wenn ich wollte mich dann noch mal sehen, also meine Frage ist, ich will nicht aber hören, meine Frage ist wirklich, ist Ihrer Meinung nach, ist das eine singuläre Krise, die haben sich ja jetzt nicht. Die Finanzkrise, ja. Diese Finanzkrise, von der ich rede, ist eine singuläre Krise, weil es eine Finanzkrise ist. Die Krise der Realwirtschaft ist gar keine singuläre Krise, ist die ganz stinknormale, zyklische Krise. Aber was ist das singuläre bei der Finanzkrise? Jetzt 2009 haben wir eine, 2008, 2009 haben wir einen Fall nach ungefähr 5 oder 6 Jahrzehnten, wo es so ein Fall schon mal war. Was ist das singuläre an dieser Finanzkrise? Das kommt eine Frage, wo wir Ich habe eine Dreiviertelstunde über geredet, der Finanzwirtschaft arbeitet. Und die Krise der Finanzwirtschaft ist rein durch diese Produkte entstanden. Nicht dadurch, dass die Realwirtschaft in die Krise geraten ist. Es gibt andere Krisen, um mal vielleicht vorwegzunehmen, damit man klar ist, dass es nicht nur bloß ein Streit um einen Expertenstreit geht. Die normale Krise der produzierenden Wirtschaft, wenn die bemerken, man fängt jetzt mal ganz hinten an, sie kriegen ihre Produkte nicht mehr los, oder anders ausgedrückt kann man auch sagen, sie haben Überkapazitäten aufgebaut, also Kapital ist investiert, und das Kapital muss sich verwandeln in Produkte, die Produkte müssen verkauft werden, damit dann das Geld reinkommt für die Erneuerung der Produktionsmittel und für die Löhne und dann Überschuss. Wenn sich herausstellt, dass die Märkte in einem Zustand sind, und wie das dann dazu kommen, das wäre dann noch darzustellen, dass die Märkte in einem Zustand sind, dass überall mehr Kapital investiert ist, als sich lohnt. Dann ist Krise der Industrie, der kapitalistischen Industrie ausgebrochen, in Anführungszeichen. Dann ist sie da. Das Kriterium ist nicht einfach, da sind zu viele Waren da oder zu viele Maschinen. Das Kriterium ist, da ist Kapital in Warenform oder in Maschinenform vorhanden und die Fortsetzung des Geschäfts lohnt nicht mehr. Es lohnt sich nicht, die Waren zu verkaufen, weil es nicht genug Käufer dafür gibt oder nicht genug Zahlungsfähigkeit. Es lohnt sich nicht, die Maschinen weiterlaufen zu lassen, weil die Produkte sich verhandeln, die wieder keinen Markt finden. Es lohnt sich nicht, weiter Löhne zu bezahlen, weil die Produkte, die die Arbeiter erzeugen, nicht verkäuflich sind und so weiter. Das ist Krise. Zu viel Kapital. Vielleicht sind Sie da mit Ihrer Bemerkung von vorhin, in der Krise ist Kapital in Hülle und Fülle da. Vielleicht damit bestätigt. Sondern sagt, ich in der Normalkrise ist nicht zu wenig Kapital, sondern zu viel. Genau das ist das Kennzeichen der Krise des Kapitals. Das ist nur kein Kapitals. In früheren Zeiten war Krise immer dann, wenn zu wenig von was vorhanden war. Im Mittelalter. Zu wenig Getreide, zu wenig Fische, zu wenig zu essen und so weiter. Im Kapitalismus ist Krise dann, wenn zu viel da ist. Aber nicht einfach Produkte, sondern Produkte, die einen Anspruch in sich haben. Sie haben nur einen Zweck, die Produkte. Sie müssen sich in Geld verwandeln und das Geld muss den Profit abwerfen. Ansonsten sind die Produkte wegschmeißreich. Auch ein so ein Skandal im Kapitalismus. Nicht die Leute brauchen das Zeug nicht, die Leute können nicht bezahlen. Jetzt ist aber die Krise, die im Kapitalismus alle paar Jahre stattfindet, deswegen zyklisch, nicht einfach eine, die irgendwie von der Vermittlung erfällt, sondern eine, die sich durch die Strategie der industriellen Investoren, der produzierenden Kapital, selber dadurch erzeugt, dass sie alle mehr Gewinn machen wollen. Keiner will, das ist fast banal zu sagen, jeder investiert, will Gewinn machen und er will mehr Gewinn machen als der Konkurrent. Wir sind jetzt also in Punkt 3. Und zwar haben wir jetzt einmal übersprungen. Wie geht das? Unternehmen investieren, um am Markt erfolgreich zu sein. Wie sind sie erfolgreich? Sie sind ja nicht die Einzigen, sie stehen in Konkurrenz zueinander. Wie kann ich garantieren, oder zumindest versuchen zu garantieren, dass das Kapital, was ich investiere, auch tatsächlich sich lohnt? Also Preise erzielt, die meinen Gewinnerwartungen entsprechen und mich in die Lage versetzen, alle Produktionsbestandteile, Produktionsmittel und Löhne zu refinanzieren. Ich muss auf dem Markt einen genügend großen Anteil haben, genügend große Nachfrage auf mich ziehen und bis zu der Beistellung. Das wieder dann wieder. Und zwar jeder unabhängig voneinander. Es weiß ja gar keiner, wie viel Autos in den nächsten 5 Jahren gebraucht werden. Aber jeder tut so, als ob er auf jeden Fall eine Pflicht hätte, nämlich möglichst viel Autos zu produzieren. Warum das? Das hängt damit zusammen, mit dem einzigen Mittel, was die Unternehmen haben, um sowas wie eine Garantie zu haben, erfolgreich zu sein, sie müssen produktiver produzieren lassen als der Konkurrent. Also die Grundstückkosten, sagt man dann in der BWL dazu, die Produktivität pro Stück, umgerechnet Kosten pro Stück, also Lohnkosten pro Stück, und umgerechnet auf Kosten, die gleichen Lohnkosten, auch Kosten für die Maschinen pro Stück, die müssen möglichst minimal sein. Wie geht das? Unternehmen sind im Gesicht welche, die sagen, naja, da muss ich halt so lange sparen, bis ich genug Kapital habe. Und dann lege ich los. Dann kaufe ich mir eine produktivere Maschine als die anderen. Wenn sie darauf warten, dann haben sie schon verloren. Vielleicht gibt es andere, ja, so weit. Deswegen sind Unternehmen, die im Kapitalismus einsteigen wollen oder fortsetzen wollen, haben immer den Bedarf, ich brauche mehr Kapital, als ich jetzt schon habe. Ich kann nicht darauf warten, bis die produzierenden Waren sich in Geld verwandelt haben. Ich kann nicht darauf warten, bis fünf Zyklen durch sind, also fünfmal produziert worden ist, und dann hat sich's angespart wie in einer Maschine. Ich brauche die neue Maschine jetzt, um besser zu sein als der Konkurrent. Wie geht das? Kapital zu besitzen, was man noch gar nicht hat. Das geht auch wirklich nicht, das kann man nicht besitzen. Das müssen wir irgendwann übertragen, weil es hat sich was geändert. Nein. Man braucht Verfügung über Kapital. Man muss Kapital in der Verfügung haben können, als ob das eigene wäre, dadurch das eigene Kapital vergrößern, und dann kann ich, wenn ich mehr Kapital als die anderen habe und es in produktive Maschinen und einen besser organisierten Produktionsprozess verwandeln kann, dann kann ich billiger produzieren als der Konkurrent. Dann kann ich Preise machen, falls der Markt, die Nachfrage am Markt, nicht groß genug ist, dann kann ich Preise machen, die geringer sind, vielleicht bloß geringer als beim anderen, aber trotzdem noch mehr Gewinn einfahren, weil wenn der andere nämlich die Preise senkt, dann geht bei ihm schon ins Eingemachte. Ich muss also gewissermaßen einen kleineren Kostenpreis haben als die anderen. Mein Kostenpreis muss wirtschaftlich überdurchschnittlich gering sein. Und die anderen müssen deswegen entweder auch ihr Kapital vergrößern oder sie haben in der Konkurrenz verlieren die Konkurrenz. Diesen Zeitpunkt, wo man höhere Produktivität als der andere, den kann man sich bloß ergattern, indem man mehr Geld hat, als man besitzt. Und das geht nur über Kredit. Ohne Kredit würde es gar nicht laufen, produktiver zu sein als andere. Oder jedenfalls nicht überwechseln kann. Dann würde halt jeder so lange warten müssen, bis er was verkauft hat, und wenn alle den gleichen Zustand wie so angefangen haben, das soll sich dazu dahin entwickeln. Nein, Kapitalismus funktioniert so, dass man andere einlädt dazu, wenn ihr Geld übrig habt, was ihr nicht verwenden könnt, außer irgendwie die Matratze zu stecken, dann gibt es uns. Wir investieren es und machen es leer und teilen uns den Ertrag dieses Geldes auf. Zwischen mir, als derjenige, der den Produktionsprozess organisiert hat, und euch, der mir das Geld gegeben hat. Ich sage es mal etwas anschaulich und kurz. In der BWL würde ich nicht so argumentieren. Ich würde dann sagen, Kapitalkosten und sowas, aber ich will jetzt erstmal sagen, der Sache nach ist es eine Teilung des durch den Kredit und das Eigenkapital ermöglichte, durch den Eigenkapital ermöglichten Zuwachs, der Produktion erzielt wird. Den teilt man sich auf. Da werden die anderen eingeladen und dadurch können sie sich beteiligen am Erfolg meiner Produktion. Das, was passiert ist, wenn ich eingestiegen bin, bei mir geht es billiger zu in der Produktion. Die anderen wissen das auch. Was müssen die machen, genau dasselbe? Auch sie nehmen Kredit, um mich auszukonkurrieren. Auch sie machen genau den gleichen Prozess wie ich. Sie nehmen Fremdkapital auf, machen die Maschinen produktiver und schmeißen mehr Ware auf den Markt. Was passiert dann? Die Preise sinken. Mehr Waren. Ich habe jetzt mal unterstellt, die Nachfrage bleibt gleich. Wenn dann gleich sind, die Nachfrage bleibt dann nicht gleich. Die Nachfrage bliebe gleich. Dann müssen sie, um die Ware loszuwerden, die Preise senken, können auch die Preise senken. Sie haben ja ihre Produktivität erhöht. Da ist ja Luft drin. Aber die Sonderluft, die sie haben wollen, nämlich mehr Gewinn als der andere, die schwinden dahin. Jetzt habe ich gesagt, die Kaufkraft bleibt gleich, bleibt sie aber gar nicht. Ist ja die Produktivität erhöht worden. Das heißt, zur Erzeugung der zusätzlichen Produkte braucht man relativ weniger Leute. Braucht man also relativ weniger Leute, die Löhne haben. Es werden mehr Waren auf den Markt geworfen, aber die Kaufkraft, die wissen, die Autos kaufen sollen, die bringen ja nicht die Autos, die bringen nur die Leute, die verkehrt die Löhne haben. Das interessiert sich nicht mehr, wie die das zustande kommen. Ja, doch, also, wir sind nicht was. Wir bleiben nicht. Also haben wir einen Prozess, auf der einen Seite erhöhen wir die Produktivität, indem sie Kredit aufnehmen, den sie bedienen müssen, auf der anderen Seite reduzieren Sie damit, verkleinern Sie damit die zahlungsfähige Nachfrage im Verhältnis dazu. Die muss nicht absolut sinken, aber im Verhältnis zu dem, dass alle mehr auf den Markt drängen, bleibt die zahlungsfähige Nachfrage immer zurück. Unternehmer machen also beides. Sie erhöhen die Produktivität und beschränken sogar den Markt, auf den sie produktive erzeugte Waren abschlagen wollen. Das ist lange genug gemacht. Das läuft bloß mittels Kredit. Ohne dass da Kredit von anderen Leuten auch reingeschossen wird, was kein Kapital reinkommt, dann gibt es verschiedene Formen davon. Würde sich der Prozess nach zwei, wie beim vorher erwähnten Kettenbrief, schnell erschöpfen. Nur dadurch, dass Kredit eingeschossen wird, nur dadurch, dass auch Formen des Finanzkapitals gedeckt werden, nämlich Aktienkapital, Anleihen, Geld, also Geld generiert wird, in Erwartung, dass es wächst, nur dadurch kann dieser Prozess für Paare laufen, in dem immer mehr Waren produziert werden, und die Kaufkraft dauernd dahinter zurückbleibt. So einmal, das ist der Kern, in aller Kürze, der Kern des Grundes für diesen Zyklus der Industrie. Boom, wenn die Produktivität steigt, Kaufkraft bleibt dann nicht zurück. Es werden immer weniger Leute relativ vom Einsetzen Kapital beschäftigt. Damit wird auch entgeht auch nebenbei immer weniger neuer Wert entsteht durch die Arbeit, der durch die Maschine bloß verteilter Wert, überschiedener Wert. Und zugleich wachsen die Ansprüche auf das Produkt, das ich verwerten soll, sowohl vom Kapitalbesitzer, dem die Fabrik gehört, als auch von denen, die bei ihm als Finanzkapitalist eingestiegen sind. Ja. So die Kapitalisten die Nachfrage zurück. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem die Kreditgeber zweifeln, ob die Versprechen des industriellen Kapitalisten es lohnt sich, die Produktivität zu erhöhen, allmählich dahin schwindet. Das ja aber nicht durch irgendeinen blöden Zufall, sondern das gewissermaßen gesetzmäßig, notwendigerweise. Und ja, in allen Branchen ringsherum, die zahlungsfähige Nachfrage zurückgeblieben ist, gegenüber dem, dass Kapital aufgewendet worden ist für produktive Produktion. Also wenn die Krise dann auch ausgelöst, das ist halt weit weg, der Herr von gerade, also wenn die Krise hat sich dann ausgelöst, nicht dadurch, dass Privatkapitalisten Verluste haben zu produzieren, sondern dass alle diejenigen, die Kapital stiften, für die Fortsetzung des Prozesses. Und es kann sogar der Unternehmer selber sein. Aber vor allem die Menschen, die als Banken oder als Privatanleger finanzkapitalistisch drinhängen, dass die daran zweifeln, dass die Beteiligung an der Firma, sei es über Aktien, Anleihen oder durch direkte Investitionen, sich nicht lohnt. Dann gibt es tatsächlich den Zustand, ich habe ihr gerade nicht übersehen, aber ich wollte erst mal fertig machen. Dann gibt es tatsächlich vor der Krise, vom Ausbruch der Krise, das Merkwürdige, das Paradox, können wir schon fast sagen. Alle haben Haufen liquides Geld und fragen sich, wo kann ich denn das unterbringen? Bei der Automobilindustrie mit seiner überfüllten Kapazität, bei der Chemieindustrie, das haben wir auch gehört, lohnt sich immer so ab, da ist er auch nicht. Beim Verkehrswesen, wäre das Verkehrswesen schon natürlich, wenn weniger Produkte verschifft und transportiert werden. Ja, was denn da noch? Fragen die Anleger ringsum, sie sind ja Finanzkapitalisten. Und zwar die Firma selber auch. Der Daimler selber, der stellt fest, hat jetzt was eingenommen, soll das nochmal in neue Maschinen stecken oder soll es lieber in was anderes gehen? Soll es in seinen Laden, wo er merkt, dass er nicht mehr das erbringt, was er bringen soll, den Profit dort versenken? Oder soll es nicht lieber parken gehen oder anlegen in Anlagemöglichkeiten, wo es noch ist? Alle, sowohl die Unternehmer, die auch so fleißig sind, und es läuft um das Wohl der Arbeiter angeblich, als auch die Finanzkapitalisten, haben alle denselben Standpunkt, wir haben zu viel Geld, also es ist noch lohnt, in die Produktion zu stecken. Und das ist das Paradox, der Ausgangspunkt der Krise ist eine Überfülle an Geld und zugleich ein Ausdruck der Märkte, was die Realisierung betrifft, also was den Verkauf betrifft. Die Zahl ist für die Nachfrage, da ist zu wenig Geld. Zu wenig irgendwann nicht, dass die Leute kein Geld haben, Geld, aber zu wenig, um das ganze aufgelaufene Kapital, was investiert ist, zu bedienen. Und dann ist sag ich soweit, dann bricht die Krise aus. So, jetzt mal da zwei Fragen, ja, oder? Ja. Also ich fange mal hinten an. Die erste Sache ist, also ich habe es schön erklärt, also die Inklusiv, wie eine Krise entsteht, wie eine Abschwung entsteht. Also wenn Sie aber eine Typität veranschlagen, müssen Sie auch, wenn wieder der Aufschwung entsteht, wodurch. Das fehlt jetzt momentan. Genau, das war jetzt ja, wir haben jetzt mal ein bisschen ausprobiert. Wie Sie, habe ich gesagt, war jetzt mal. Nee. Da fehlt natürlich das nächste. Nee, das ist eine wichtige These. Aber nein, glaube ich, wir wollen erstmal, ist das bis dahin klar? Sie haben es überlegt, dass die Wirtschaft so eine Art Beziehungsfunktion funktioniert und irgendwie. Warte mal, da war auch noch eine Frage, vielleicht hat er noch eine Frage zum Auf, bis dahin, bis zum Abflug. Sie haben jetzt die Frage der nächsten. Der nächste nochmal. Also, aber er hat sich gerade gemeldet, vielleicht hat er eine Frage, ob das so sein oder denke ich mal, wie er sagen. Hier ist ganz zweite Frage. Sie sagen, während dem Staat der Krise ist eine Überfülle an Geld da. Nun frage ich mich, wo genau ein Konjunkturpaket, das ja aus Geld besteht, aus Abermilliarden und Milliarden, wo es dann ansetzt, wenn eigentlich das sowieso zu viel Geld da ist. Also dann gehen wir gerade nicht in den Kopf. Das fragen sich die Frau Wähler auch, die Volkswirtschaftslehrer auch. Auch dann eigentlich, merkt man an der Debatte, die zur Zeit läuft, ob es eigentlich sinnvoll ist, dass der Staat zum Beispiel eine Abwrackprämie bezahlt oder eine Alcantor oder Opel Credit. Weil an Geld liegt, am Geld fehlt es ja eigentlich gar nicht. Also ich finde es so, dass eine Finanzkrise durch neue Finanzen, durch neue Staatsverschuldung, ja. Also in meinen Augen sehen wir uns dann nur im Kreis. Und also auf die nächste Phase. Ich weiß nicht, gar nicht ausschaut die nächste Phase, ja. Wie seine Frage, nämlich wie wird diese Krise dann bewältigt oder wie wird diese umgegangen. Ja. Also dann ist soweit klar, wie die Krise anläuft und wie sie ausdrückt, ist aber klar. Jetzt kommen wir dann zum nächsten Punkt. Wie wird sie abgewickelt? Da dürfte ich aber vielleicht doch noch, weil ich wollte ja ganz gern noch erklärt haben, wie es nicht mehr lang. Das ist kein großer Punkt, aber vielleicht großer Akzent. Die Sache nämlich systemisch. Warum ist jetzt dann überhaupt, wenn wir jetzt so weit sind, ist es Krise in der Finanzwirtschaft? Und ist zugleich Krise in der Realwirtschaft. Die Realwirtschaft hat ihren Grund für die Krise, es ist der Zyklus. Die Finanzwirtschaft hat ihren Grund, das sind die hin und her mit ihren Investmentpapieren. Zugleich ist die Finanzwirtschaft aber diejenige, die den Boom überhaupt erst erzeugt, weil nämlich alle Investoren, sowohl die Industriellen als auch die Nichtindustriellen, diesen Finanzmarkt brauchen, damit sie überhaupt dazu fähig sind, den Markt zu überführen mit lauter Waren. Ich habe vorhin gesagt, ohne gigantische Kreditvorschüsse wäre es aber nicht möglich, dass 5 von 10 existierenden Automobilfirmen der Welt zu viel sind. Da müssen wir mal ein paar Jahre lang Banken der Warnung gewesen sein, ich bleibe bei Motors engagiert. Ich habe den schon so mit Kredite gegeben, die lassen einfach sausen. Ich versuche mal, ob der sich noch der rappelt, wenn er weiter Kredite kriegt. Und das gleiche haben sie beim Chrysler gemacht und beim Ford und beim Daimler und beim VW und bei Toyota ringsum. Und dann gehen die Statistiker zu Werke, zählen alles zusammen und stellen fest, von diesen, warte, wie viel, 10 großen Firmen sind wahrscheinlich 5 zu viel und bei der nächsten Krise wird sich herausstellen, wer ist. Nur der Kredit. Nur weil sich alle wie Finanzkapitalisten verhalten haben, sogar diejenigen, die bloß Automobil produzieren, auch die haben sich wie Finanzkapitalisten aufgeführt. Stellt sich mal raus, der Unterschied zwischen Finanzkapitalisten und Realkapitalisten oder Routinkapitalisten ist gar nicht so weit. Nicht bloß, dass sie beide auf Profit aussehen, das ist sowieso klar. Aber auch das, was sie betreiben, nämlich namenlos auf den Erfolg ihres Geschäfts kalkulieren. Und den Erfolg quasi vorwegnehmen, indem sie Kreditpapiere rausgeben, Zertifikate auf sich herausgeben, Anleihen begeben und so weiter. Die Anleihe sagt nämlich, ich verpflichte mich für die nächsten 10 Jahre, dieses Papier zu bedienen. Das tut man so, als ob der Erfolg schon da wäre. Nicht anders als bei der Bank. Wenn eine Industrielle sowas macht, so Papiere rausgibt, dann sagt er, ich verpflichte mich, unabhängig davon, wie die Marktwellen sich entwickeln, verpflichte ich mich, dieses Papier zu verdienen, wie wenn der Markterfolg eingetreten wäre. Diese Vorwegnahme eines Erfolgs, der noch gar nicht da ist, da sind sich alle identisch. Und nur durch diesen, durch diese Operationen kommt es überhaupt dazu, dass immer mehr Kapital investiert wird, was ich da in der Krise als zu viel investiert darstelle. Dann kommen wir zum nächsten Schritt, mit dem der Staat damit kommt, aber der Schritt für vorhin heißt, und deswegen sind die Verwalter dieses Prozesses, dieses Geld schaffen, und wirklich schaffen, oder schöpfen, wie man dann in der fast religiösen Sprache der Bankwelt sagt, Schöpfer der Welt, Schöpfer des Geldes sind sie, Schöpfer des Kredits, diejenigen, die wirklich schöpfen, sind natürlich dann tatsächlich das Rückgrat dieses Systems. Ohne deren wunderbare Tätigkeit auf nichts Kredit zu schaffen, würde ich dieses Wachstum gar nicht erst zustande kommen. Deswegen ist dann ein HRE, also Hypoleer Real Estate, systemisch, mit einem landblumigen 5000 Beschäftigten, und dann Arkandor, also Karstadt, ursprünglich genannt, bevor es so angeblichen neuen Namen sich ausgedacht hat, Karstadt mit 40.000, 40.000 erledigte Lohnarbeiter, System unrelevant, völlig gleichgültig. 5.000 Banker wären auch gleichgültig, aber nicht wegen des Geldes, sondern wegen der Funktion, die sie haben. Weil wenn das zusammenbricht, dann brechen alle Banken, die bei der Vermögen untergebracht haben, mit zusammen. Und dann ist der deutsche Finanzplatz in Schikane. Deswegen systemisch. Ja. Ich muss sagen, ich finde es sehr gut, wie Sie das in der Krise und der Urfinanzierung erklärt haben. Aber das Problem ist, dass man jetzt mit der Krise, wenn jetzt direkt lässt, weil es da ziemlich schwer jetzt im Moment nachvollziehbar ist, da ist die Krise von 2001, das Zusammenbruch des neuen Marktes, also wesentlich leichter, weil die Firmen dann teilweise, sage ich mal, die kamen der Produktion nicht nach. Und die Leute, das einfach voll, weil das waren eben kleine Firmen, wollten alle welches Stück vom Buch mithaben. Und dadurch bei einer kleinen Firma ist das, wenn selbst so jeder einzelne von uns, der nur 10.000 Euro da reinschmeißt, wenn das, sage ich mal so, dann wächst die Bilanzung dieser Firma unwahrscheinlich an, aber es kommt keine Produktivität. Und das ist damit im Prinzip, dass die Firma irgendwann zusammenbricht. Und das kollabiert das. Und das ist so im Prinzip. Und dann ziehen irgendwelche Leute, die viele Anteile haben, das Geld schlagartig raus, die Firma wird neu bemessen und dadurch ist es nicht mehr für mehr zu haben. Und darum ist es, kann ich mir das gut erklären, muss sagen. Da war noch eine Frage, glaube ich. Aber jetzt tut es so, dass es noch nicht mehr drin war, dann machen wir es dann weiter. Also wir haben jetzt die Punkte 1, haben durch die Krise der Finanzen die Realwirtschaft versucht zu erklären und vielleicht habe ich mich nicht entwickelt, wie ein Eigenlob stimmt bekannt, ich muss sagen, ich versucht habe. Zweitens, warum sind die Banken unterschiedlich? Zögerlich wirtschaftssystemisch, und jetzt auch noch Marktfragen. Drittens, wie kommt es zur Wirtschaftskrise? Weltwirtschaftskrise dann halt insofern halt, dass in aller Welt gleichzeitig stattfindet. Auch nicht jedes, bei jeder zögerlichen Krise so, dass im gleichen Jahr, im gleichen Herbst weltweit die Krise losbricht. Und das wäre jetzt zum Beispiel das singuläre, oder hat der Bessert meiner, ob das singulär wäre, also einzigartig. Ja, einzigartig ist übertrieben. Aber ja, die Besonderheit schon, denn weil die Finanzkrise 2008 ausgebrochen ist, weil plötzlich mit einem Schlag sämtliche Finanztitel versiegt sind, ist natürlich dann auch der Startschuss überall in Amerika und in Europa, nicht bloß entweder bloß in Amerika oder bloß in Europa, die Bücher gewesen. Gleichzeitig die gesamte kapitalistische Welt der Finanzwirtschaft eingetrocknet. Und damit der Saft, von dem sie ihre Überkapazitäten erstens produzieren, zweitens unterhalten und fortentwickeln, überall gleichzeitig begegnet. Deswegen Weltwirtschaftskrise. Aber das Weltwirtschaftskrise war der Witz dabei. Die Welt ist die Wirtschaftskrise. Nämlich, dass die Investitionstätigkeit, der Versuch, mittels der Ausbeutung von Arbeit, mit der profitablen Ausbeutung von Arbeit, den Profit erhöht, und was alle machen, bringt schon, da war auch, die Profitrate senkt. Marx hat dazu gesagt, tendenzieller Fall der Profitrate. Alle versuchen, ihren Gewinn zu erhöhen, ihren Profit zu erhöhen, zwar die Profitrate, also das Verhältnis von einsetzten Kapital zu Überschuss zu erhöhen. Und was machen sie damit? Sie verzichten ausgehend auf die Quelle, die überhaupt Wert schafft, dass sie Substanz schafft, aus der Profit bezahlt wird. Nämlich die Arbeitskraft. Und hier trennen sie sich relativ. Immer mehr Kapital wird in konstantes Kapital, sagt der Markt dazu, in Maschinen und Rohstoffe investiert. und relativ immer weniger in Arbeit. Das heißt, nicht bloß die Löhne dann gesenkt, das kann nicht dazukommen, die können sogar steigen, die Löhne. Aber die Arbeit, die ausgenutzte Arbeitsvolumen reduziert sich im Verhältnis zum gesamten eingerichteten Kapital. Also, zumindest der Marx, und er jetzt in Kapitalbank 3, was ich übrigens ganz zur Lektüre empfehle, erklärt der Marx, dass das alle paar Jahre notwendigerweise passiert. Und sagt dann mitten in dem Kapitel, das so in der Mitte des Bandes, wo er vom Kredit noch gar nicht geredet hat, sagt er dann, aber ohne Kredit läuft es nicht. Ohne Leute, ohne einen Mechanismus, der den Erfolg vorwegnimmt, der noch gar nicht eingetreten ist, der so tut, als ob der Erfolg sicher wäre, nämlich der Kredit, würde es gar nicht glauben. Nur die Finanzabteilung der Wirtschaft, die Wahrheit, die gesamte Wirtschaft ist auch der, wie man das zu erklären, auch der Daimler, auch der BASF, auch, wie auch immer sie heißen, Arcandor, sind alles Finanzkapitalisten. Sie haben alle genau den gleichen Standpunkt. Sie tun so beim Investieren, als ob der Erfolg bereits eingetreten wäre. Und verkaufen den Erfolg als ehrlich, indem sie anderen Leuten anbieten, steigt ganz ein, da gibt es davon. Ich sage jetzt mal, was für mich die Krise einzigartig macht. Ja. Das ist also gegenüber 29, wo es im Prinzip, wo man sagt, es ist auch an allen Finanzschauplätzen passiert, ja, dass jetzt die komplette Welt betrifft. Also Asien mit dazu, was 29 da sehr unrelevant eigentlich war und sowas. Und aufgrund der Globalisierung ist das alles zusammengekommen. Und dazu muss man im Prinzip, sage ich mal, auch Kursgewinnverhältnisse von anderen Aktienmärkten sehen und sowas. Und man muss auch die sämtlichen Leute dazu sehen. Und das Faszinierende ist, dass im Prinzip uns hat es nicht mal so schlimm getroffen. Man muss jetzt also die armen Menschen irgendwo in Asien oder Südafrika, Amerika sehen. Ja? So, durch die Globalisierung, diese Verzweigung, ist das, was eigentlich diese Krise so einzigartig macht. Und im Prinzip, das ist das erste Mal wirklich die gesamte Welt, und nicht die Mächte der Welt, sondern die gesamte Welt von dieser Krise betroffen sind. Ja, das ist das, was es im Prinzip für mich so einzigartig macht. Und man sieht das, wenn man eigentlich in allen, wie sagt man so schön, in allen Märkten dieser Welt handelt, da sieht man das im Prinzip und kann es am besten nachvollziehen. Ja, und da sieht man das im Prinzip und man kann dann Statistiken auswerten und dann sieht man eben, dass die Krise diesmal wirklich sehr schlimm und einzigartig ist. Ja, das ist klar. 1929 war die Feuerwehr, da kam nicht der größte Teil der Welt, ich war Kolonialgebiet, also auch die Gebiete, die waren noch keine Kapitalstrategie, die waren Rohstoffmärkte vorhanden und ein bisschen auch Absatzmärkte, aber 90% der Wirtschaft war nicht kapitalistisch. Es war Selbstversorgung oder vorkapitalistisches Feudalwesen. Erst durch die letzten 50 Jahren, seit den 60er Jahren, ist überhaupt der ganze Globus der Herrschaft des Kapitals unterworfen worden. Es gibt heute kein Eck mehr auf der Welt, wo man ohne Kapital auskommt, wo Staaten ohne und Leute ohne Lohnarbeit auskommen. Das Schlimme ist, dann gibt es viele Länder sogar, da braucht man Lohnarbeit, weil die normale bisherige Produktionsweise zerstört ist. Es gibt aber bald keinen Unternehmer, der einnimmt. Die bieten sich ihre Arbeitskraft an in Afrika oder in Südasien und es gibt keinen Unternehmer, der sie braucht. Kann was wundern, dass ich da noch die Sachen habe oder die Boote habe, um Fahrungsversuchen anzulangen. Und da denken sie, da bringen sie das, was sie brauchen, nämlich Lohnarbeit. Die ganze Menschheit ist abhängig gemacht von Lohn. Abhängig gemacht hast du noch gar nicht mit Lohn ausgestattet. Ich finde nicht, dass ein Prinzip dadurch einzigartig wird, dass es größer wird. Das finde ich einfach nur ein Kalkulationsfaktor. Das Wichtige ist, dass wir die größte Krise, die wir jetzt haben, die trifft Asien mit, das gab es 99 nicht, aber das grundlegende Prinzipien sind die gleichen. Ja, das sehe ich ja nicht, dass der Kapitalist aus 1960 auf der Welt ist, sondern es gab schon beim Sklavenhandel, es gab schon beim Puppern. Nur richtig ist, es betraf nicht den australischen Ureinwohner. Klar, also, es ist nur eine Ausbreitung eines Prinzips. Es ist nicht irgendwie eine Veränderung des Prinzips. Ich glaube, das mehr ist auch nicht behauptet worden, die sind nicht Singularität. Da haben wir nicht zu verstanden gekriegt. Nein, da gibt es auch wirklich eine neue Qualität. Das, was früher. Solche Mantik, die dann aus der neuen Mantik. Also Europa und noch Amerika betroffen hat, bezüglich des ganzen Welt. Ja. Das ist nicht nur eine neue Quantität, aber keine neue Qualität. Die Besonderheit trotzdem ist schon die, dass ganze Teile des Globus vom Kapitalverhältnis einerseits betroffen sind, aber andererseits dafür nicht gerettet. Die Tatsache, dass jeden Tag 100.000 Leute am Hunger sterben, ist nicht der ausgelaufenen Natur zu verdanken, sondern der Frage der kapitalistischen Benutzung der Natur. An der Stelle wäre dann die nächste Frage, wie der Staat mit der Krise umgeht, also wie die Klimawirtschaftskrise abgewickelt werden müsste. Gibt es vorher noch Fragen, wie es hier Beiträge, Regierungsbeiträge sind, wie es hier immer bemerkt? Zuerstens, sagen Sie gemäß, dass die Kapitalgeber im Wesentlichen sozusagen ein Teil des Profits ist, der auch zu erwarten ist. Das ist in Osten immer nicht richtig, weil es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen der Waffenprofit eines meinetwegen Weckerladens und dem Kredit und den Zinsen, die für diesen Kredit aufzunehmen sind. Im zweiten Näherung, gebe ich Ihnen sogar recht, gibt es diesen Zusammenhang nicht, diese Zinsen, die die Banken geben, entwickelt sich anhand des Kapitalmarktes und wieder indirekt an den mittelsten Profit über die ganze Volkswirtschaft. Das ist ein interessanter Punkt, denn dieser eine Bäcker richtig Profit abwirft und auch bereit ist, Kapitalzinsen zu zahlen, dann kann der zweite Bäckerladen nämlich gar nicht erkennen und kann billiges Kapital kriegen für seine Konkurrenten, sondern er muss dann auch für seine Konkurrenten. Zwei Faktoren, die irgendwie berücksichtigt haben bei der ganzen Geschichte. Ja, was ist die erste Teilfrage heißt, natürlich ist der Kredit, so wie er vergeben wird und der Zins, so wie er bezahlt wird, nicht eine Teilung des Gewinns. Bei GmbH oder Gesellschaft auch mal. Dann ist tatsächlich der Profit geteilt mit einem Anteilhaber. Bei der GmbH, bei den Leuten, die Gesellschafter sind, bei der Aktiengesellschaft, die Hauptversammlung, die Aktienbesitzer entscheiden, wie viel vom Gewinn ausgeschüttet wird und wie der sich verteilt. Da wird über den Gewinn entschieden, da wird was geteilt. Die Form, in der der Kredit vergeben wird, auch die Form, in der Wertpapiere erzeugt werden, ist natürlich anders. Wer einen Kredit aufnimmt, das war schon der Konsument, der muss den sogar dann zurückbezahlen, wenn der Lohn aufhört, weil er gekündigt wird. In der Tat wird der Kredit in einer Art und Weise vergeben, als ob das Geld ganz unabhängig davon, wie es verwendet wird, bloß weil es an anderen gegeben wird, sich schon vermehren wird. Die Rechtskonstruktion im Kapitalismus schaut so aus, der Staat erlaubt oder berechtigt den Geldbesitzer, der Geld verleiht, zu einer Priorität bei der Bedienung dessen, was aus der Firma generiert wird, überschüssen. Erst muss der Kredit bedient werden, dann der Besitzer des Ladens seinen Profit anstreicht. Er muss den Profit auch dann zahlen, wenn er Verluste macht. Er muss ihn sogar dann bezahlen, wenn er sagt, ich höre auf, mache immer weiter, ich stelle die Firma ein, ich sehe, ich gehe immer weiter. Er bleibt Schuldner dieses Geldes. Und das Recht ist sogar so scharf, auch dort erzähle ich kein Geheimnis, hat bestimmt jemand, ich habe manchmal mitgekriegt, was in dem Kammkreis, wer einen Abend aufmacht und an Gott geht, der bleibt sein Leben lang auf den Schulden sitzen. Dann gibt, die wachsen sogar noch weiter automatisch. Der kann keiner produzieren, weil der Markt oder sein Laden kaputt ist. Aber weil die Zinsen nicht bezahlt werden, wächst automatisch das Geld. Dann hat man, das ist also unabhängig Kapitalismus. Dass der Kapitalismus eigentlich gar nicht darf, so funktioniert. Produziere mal, kaufe mal ein paar Leute ein, was die produzieren, wenn ein Überschuss rauskommt, dann hast du Glück gehabt. Sondern sobald es mit dem Kredit geht, und es geht nur noch mit dem Kredit, ist im Kapitalismus was ganz anderes, das Grundgesetz. Wer Geld besitzt und es anderen überlässt, wer anderen die Verfügung über das Geld lässt, der verkauft zwar im Prinzip mit dem Geld, so eine Art Reichtumsquelle. Denn nur mit dem Geld kann man ausbeuten. Aber überflüssig generieren. Aber der Verkauf ist nicht unter der Bedingung des Erfolgs der Ausbeutung, sondern absolut. Im Kapitalismus, im feindlichen Kapitalismus gilt das Grundgesetz, Geld hat es recht, sich zu vermehren, unabhängig davon, aus welcher Quelle auch immer das kommen soll. Und sei es, dass es dann stammt aus der Verhökerung des Privatvermögens oder der Habseligkeiten eines Schuldners. Die ja auch dann privat Konsumenten. Der taucht bei der Quelle, solange es noch gibt, auf den Katalog was rein, nimmt und gibt dann Konsumentenkredit von der Quelle oder von der Bank, kann dann nicht bezahlen, aber das ist die Ware abgeholt, wenn sie noch vorhanden ist, und zwar nicht das Bett und der Schrank und das Auto, möchte der Mensch dann schon nicht da und ist nicht mehr entschuldet. Die Herrschaft des Geldes ist da absolut. Das ist auch etwas, was ich en passant, man möchte da mal ganz, ganz gerne Einladung machen. Deswegen empfehle ich auch, dieses Buch zu lesen, in dem ich zusammen mit anderen versucht habe darzustellen, wie das funktioniert und wann das so ist, was das für Konsequenzen hat. Das Geld. Fatalerweise kostet das Geld, nicht nein, auch noch Geld, am Biertisch. Warum? Weil das besteht ja mit drin. Weil ich in dieser Welt nicht mehr drin. Sollte aber jemand wissbegierig sein und dieses oder ein Gegenstand von haben wollen, der hat doch kein Geld, dann muss er da einfach ein Wahrheitseid schwören. Er soll auch einmal darüber reden mit dem Verkäufer am Büchertisch und fragen, ob er ihm einen Rabatt gibt. Wenn es wirklich ganz klar sein sollte, naja, ich kann es auch mal sagen, ich habe niemanden verschenken, aber dann machen wir schon ein Gegengeschäft. Wir möchten halt gerne eine Diskussion mit dem Vereinbaren, um darüber zu reden, ob ich auch gut angekommen ist. Wir wollen nicht bei mir die Leser, die es schon bezahlen, ausnutzen, ob man verständlich genug geschrieben hat. Das wäre die Gegenmaßung. So, jetzt wollen wir zu unserem Thema zurück. Wie wird mit der Krise umgegangen, wenn sie mal da ist? Da hinten, der Zwischenfrager, hat vorhin gesagt, er weiß, dass der Staat dann Geld stiftet, dann mache ich es doch gar nicht. Doch hinzu, dass kein Geld vorhanden wäre. In der Finanzkrise, wenn die Finanzkrise der Auslöser ist, da gibt es schon mal ausnahmsweise sowas, weil die Finanzkrise den ganzen Geldumlauf zu stoppen bringt. Aber in einer normalen, üblichen, zyklischen Krise muss es keineswegs so sein, dass der Geldkreislauf stoppt. Im Gegenteil, wir haben alle Geld und wir haben nicht. Also in der IT-Krise, in der Marktkrise oder neue Ökonomiekrise, da war es nicht so, dass das Geld kaputt war. Da haben welche behauptet, sie würden mit diesen verschiedenen Formen der Informationstechnologie unglaubliche Gewinne generieren können und haben gigantische Kredite aufgenommen und es ihnen geglaubt worden, dass da etwas draus kommt. Und was sich herausstellt, ist gar nicht, und dann ist die Blase halt geplatzt. Also sind sehr viele Leute reingefallen, manchmal haben die Banken auch was abgeschrieben, aber die haben alle die nächsten, dass sind vor allem solche Leute reingefallen, denen wiederum ihre Banken alle gesagt haben, wenn die jetzt nicht so in Finanz gemacht worden haben, die Emission. Haben die Studienregeln, also normal wäre, wenn die Geld wäre, wenn man sie arbeitet, er sagt, wenn du da nicht einsteigst, bist du der Esel. Also sind sie, wer dieser Esel sein, da einstiegen. Und kam man sie drin, halb so später war die Finanz im Keller. Das letzte war dann mit der Telekom, mit der Privatisierung der Telefonabteilung von der Bundespost. Als Deutsche Telekom. Ja, es hat sich rumgesprungen, bis in die Basis des Volkes, haben auch am rübergemachten DDR-Schauspieler engagiert, der gesagt hat, dann muss ich rein. Im Fernsehen hat er gesagt, ich gehe zur Telekom, das sind positive Aktien, also das Volk kauft Aktien, nicht nur Studienräte, auch Arbeiter. Auch Mitbürger und Weisen haben ihr Geld da reingesteckt und müssen feststellen, da waren sie drin. Ja, so gewiss sind die Gewinne auch nicht. Auch das war eine Kreditkrise. Also eine kreditangeleitete Krise. Da haben die Investoren denen mehr Geld gegeben, als sie dann tatsächlich mit dieser neu zu entwickelnden Industrie tatsächlich verdient haben. Da war es aber eine Krise, die tatsächlich von einem Produkt abgehangen hat. Ein Produkt, was noch gar nicht gegeben hat, alle haben es bloß versprochen. Dieses Ganze, dieser Hype, wie man das sagt, heutzutage, dieser Boom, dieser Sonderboom, der war kreditfinanziert. Ohne Kredit hätte es gar nicht gegeben. Und bis dann soweit war und die alle ihre Firmen zumachen mussten, war sofort die Frage, wie auch Bayern, wo du gesagt hast, bei einem Kettenbrief, sagt jeder sofort illegal. Das denkt sich auch der dann bei der Budgetkrise, bei der dieses neuen Marx. Da muss doch Schwindel gewesen sein. Ja, Schwindel ist ja nicht etwas, was der normale Mensch für Schwindel hält, sondern das ist ein Rechtsfall. Und deswegen ziehen sich manche Prozesse bis heute hin, weil es einfach kaum unterscheidbar ist zwischen Spekulation und Mittel. Jede Spekulation ist doch ein ungedeckter Scheck auf die Zukunft. Man sagt, gib mir Geld, dann produziere ich eine neue S-Klasse als Daimler. Ja, ob die S-Klasse dann, wenn sie auf den Markt kommt im Jahr 2009, noch die zahlungsfähige Nachfrage findet, aber es ist dann leider Finanzkrise und dort die großen Kisten, die werden ja von den Geldhäusern und vom Staat gekauft. Und dann ist der Markt plötzlich weg. War es dann Betrug? Oder fehlt ja alle Spekulation? Keine Rechtsfrage. Da braucht es Richter dafür. Die Staatsanwälte, die müssen dann schauen. Ab wann konnte denn derjenige, der Geld einbringt, wissen, dass es nicht mehr aufgeht? Dann sagen Sie, bei Hühnchenspieler oder bei Denkmann, der muss jetzt von allen anfangen. Das steht ja heutzutage in dem Lexikon drin, dass das nach der dritten oder vierten Potenz erledigt ist, das Geschäft. Also das ist Vorspielung, was er dort sagt. Bei der Wirtschaft, bei der Spekulation auf den Erfolg, kann es gar nicht gewusst werden. Also hängt so ein Sonderkonjunktur ab davon, dass Kritik darüber gemacht wird. Und in dem Moment, wo sich herausstellt, ist gar nicht, sie sagen schnell vorbei. Wenn es aber klein genug ist, das Volumen, gemessen am Rest der Wirtschaft, dann gibt es zwar natürlich eine kleine Konjunkturdelle, aber keine Finanzkrise. Aber es gibt auch genug Papiere und genug Segmente der Finanzindustrie, die immer noch weitergelaufen sind. Unter anderem, die von der amerikanischen Grundstücksspekulation abgeleitet wird. So, jetzt zurück zur, jetzt ist Finanzkrise plus Wirtschaftskrise heute. Was wäre, wenn bloß Wirtschaftskrise wäre? Die brauchen kein Geld. In dem Sinn, dass Geld vorhanden wäre. Kurz mal nicht mal das Klaus. Die Wirtschaft kann in der Wirtschaft statt. Was machen denn die selber? Also diejenigen, die Besitzer sind von Firmen, die sind immer lohnen. Dass sie schauen, ob sie Methoden, ob sie Methoden einfallen und ob sie noch Mittel haben, den Verlust bei ihnen geringer zu halten als beim Konkurrenten. Die normale Konkurrenz geht so. Wer macht den besten Gewinn? Die Krisenkonkurrenz geht genau umgekehrt. Wer hält den Verlust am längsten aus? Wer kann sich leisten, immer noch sich am Markt zu halten, obwohl er schon seit 2 Jahren keinen Gewinn macht? Was drückt sich da aus? Wer hält es aus, seine, man kann jetzt so sagen, die Maschinen, die da stehen und die Produkte produzieren, die dort keinen Gewinn anbringen, sind also ähnlich wie die berühmten Finanzprodukte von vorhin, nicht verkäuflich. Eine Sache, die keinen Gewinn abwirft, ist im Kapitalismus nichts wert. Also sind die Maschinen sammelsonders eigentlich nichts wert. Das ist bloß die Frage, wer muss am ersten Plan ziehen? Und der eingestehen, meins ist nicht mehr wert. Derjenige, der die Kapitalreserve nicht hat, die Kapitalreserve nicht hat, das aufzuhalten. Hängt schon wieder wie beim Aufblähen ab von der Größe des Kapitals. Diejenigen, denen das Kapital mangelt, sei es, dass die Bank nicht mehr hergibt, sei es, dass er selber nichts mehr reinschießen will, wie dem manche dann nicht mehr zum Tatstand hergeben will, sondern über die Milliarden in St. Moritz verjubelt, dann ist der Ofen aus und was passiert dann? Dann wird etwas, was dieser Kapital war, auf Müll gesetzt, entwertet. Was in der Krise vollzieht, ist Entwertung von Kapital. Etwas, was gerade noch sowas war wie, das wird immer mehr, wenn man richtig damit umgeht, wird eingestanden, das wird im Leben nicht mehr wert, sondern es ist Null. Naja, nicht ganz Null, dann stellt sich halt die Frage, wer kommt denn darauf? Man kann sagen, dass das Durchschnitt noch was wert ist, aber die Maschinen und die Fabriken brauchen nichts mehr, oder wenigstens noch den Schrott wert, oder was auch immer. Es wird also dann der Standpunkt, ein ganz brutaler Standpunkt, macht sich breit. Na, die Leute sagen, weltweit brauchen sich sehr viele Sachen. Wie sollen die Maschinen und noch einmal einen Materialwert von vielleicht 1000 Euro. Also hat sich halt verschuldet. Das sind übrigens genauso brutal, wie derjenige, der grüne Plastikpfannen in Uhr gestohlen hat aus dem Bundeskanzleramt in die Bahnwahl und verschuldet hat. Er hat gesagt, der Materialwert ist doch für die Mehrwert, die er hier genutzt wird. Und da sagt nämlich die ganze Kulturschicht hier, so ein Barbar. Wie kann man Kunst gleich verschrotten? Wie kann man das Gold abkratzen von dem Ding und einschmelzen? Ja, das machen die in der Krise, zwar mit Gold und Maschinen, weiß ich. Und wohl gemerkt, Maschinen sind keine Objekte des Anschauens und des Wohlgefallens, sind die Instrumente zur Herstellung von Lebensmitteln. Mit den Maschinen hat auch die Möglichkeit, Lebensmittel für andere Konsumtionen herzustellen, zerstört. Da wird sachlicher Reichtum geopfert der Form des Geldes. Weil kein Geld mehr wert, bloß auch schon. Auch so ein kleines Skandal in der Geldwirtschaft. Ja. Ich habe jetzt noch ein schönes Zahlenbeispiel, das wir eben erklärt haben. Also das Bruttoweltinlandsprodukt, Betrug vor der Krise 66 Billionen. Und jetzt in der Krise beträgt 22 Billionen. Also das sind eine Schrumpfung um 2/3. Ja, und damit wird es im Prinzip nochmal, kann man das nur streichen, wie im Prinzip Werte vernichtet werden. Also dieselben Werte sind da, aber die effektive Zahl wird weniger. Ja. Und dadurch ist im Prinzip auch die Zusammenbruch der Markt und alles kommt damit zu spielen. Weil man jetzt natürlich sagen muss, das ist jetzt eine sehr abstrakte Zusammenfassung des Verhältnisses, weil man eben gerade bloß von Zahlen redet, von Wertzahlen. Das ist genau. Dass die Wertzahlen natürlich Lebensgrundlagen sind, ist damit ausgelöscht. Deswegen wollte ich dann nicht bloß sozusagen sagen, sondern denk mal, was da dahinter steckt, die 44 Millionen, Milliarden oder Billionen, die sind doch Löhne gewesen. Die sind doch Milch und Butter und weiß ich was gewesen, was die Menschen zum Leben brauchen. Wohnungseinrichtungen, Autos, mit denen sie fahren müssen, Häuser, die sie bauen müssen und so weiter. Wir sind ja so, wenn man Wirtschaftsteil liest, da steht man ein paar Zahlen. Da muss man mal dran denken, was das eigentlich repräsentiert ist, die Zahl. Aber der Wirtschaftsteil hat wirklich nur diesen hohen Standpunkt, was ist das wert? Warum? Das ist der Standpunkt dieser Gesellschaft. Was nichts wert ist, im Sinne von Geld, ist wirklich nichts mehr wert. Ist reif zu zernichten. Also jetzt geht es weiter mit der Krisenbeleidungspolitik. Wer hält die Krise am nächsten aus? Also wer hält die Verluste am nächsten aus? Das ist das Konkurrenzprinzip dabei. Und darüber reduzieren sich die Kapazitäten, oder anders gesagt, die Kapitalbestandteile, die jetzt als Überkapazitäten sich herausstellen, dann annulliert als Kapitalwerte und als sachliche Produktionsmittel. Es werden Firmenteile zugemacht oder ganze Firmen verschwinden. Es werden bei Firmen, in denen die noch weitermachen, Kapazitäten zurückgefahren, also vernichtet. Das heißt, die Entwertung läuft so lange, bis, das kann sich ja lang dauern, bis die noch vorhandene oder wiedergeschaffene zahlungsfähige Nachfrage ausreicht für die gewinnträchtige Fortführung oder Wiederaufnahme der Produktion. Und da kommt jetzt der Staat an, an der Stelle. Es gibt das Ideal vom Staat, der könnte schon am Anfang der Krise was bewerkstelligen, indem er der ausfallenden zahlungsfähigen Nachfrage aufhilft durch Geldeinbuddern. Nur das ist immer, man vergisst dabei mal Folgendes, die zahlungsfähige Nachfrage besteht nicht bloß aus dem, was die Leute als Löhne ausgeben. Die zahlungsfähige Nachfrage besteht auch aus dem, und zwar zum größeren Teil sogar, weil die Lohnquote ist ja wirklich klein. Wenn eine Firma investiert, dann hat sie vielleicht heutzutage mal seine Firma 20%, 15%, manchmal plus 5% des Gesamts, des Kapitalansatzes in Lohnkosten. Der ganze Rest ist in Kapitalkosten, sagt er zum Beispiel, Maschinen- und Rohstoffkosten. Das heißt, der Investor, der in einer Firma Geld reinsteckt, ist auch zugleich Nachfrager. Der fragt nämlich nach Maschinen, nach Bauleistungen, nach Rohstoffen, nach Elektrizität und was der Reihe was machen sollen, Verkehrsleistungen. Er ist Bezahler, also kauft die Nachfrage von lauter Leistungen und Produkten. Wenn er seine Investitionstätigkeit einstellt, annulliert er nicht nur die Löhne, er annulliert auch die Aufträge, die andere Firmen brauchen, um erfolgreich am Markt sich zu behaupten. Und an der Stelle versucht der Staat einzusteigen, indem er sagt, vielleicht geht dann weiter, wenn man den Firmen, und wenn er weiß, dass das meiste, was sie investieren, in Form von Kredit investiert wird, in der Regel die Kredit gewinnen. Da wüsste ich schon, die Reduktion des Kredits, sagen wir mal, von 7% auf 6 oder von 12 auf 10, wenn es keinen Markt dafür gibt. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme der Straße, aber versucht durch den an der Zentralbank Zinsrate, die Banken dazu zu anzustiften, die Zinsen zu senken. Und da stellt sich heraus, die machen die aber gar nicht, die Banken. Warum? Weil jedem, den sie einen Zins geben, die sind ja alle vor Ort auf den Markt. Die sind ja alle schlechte Risiken. Also können sie die nach deren Maßstäben, können und wollen sie die Zinsen gar nicht senken. So im Gegenteil, sie müssen einen Risikoauftrag aufbauen. Das wäre so Punkte, wo der Staat mit seinen Mitteln tatsächlich einerseits allmächtig ist, das war die Frage von vorhin. Der Staat ist Universalschuldner. War mal ihr Stichwort, jetzt haben wir es hier angewiesen. Jawohl, er ist Universalschuldner. Er kann Kredite aufnehmen, wenn keiner sonst mehr kreditwürdig ist. Bloß er kann damit nicht zaubern. Er kann die Kredite verbilligen. Er kann den super Sonderkredite einräumen durch die KfW, also kann der Kreditanstalt der Wiederaufbauern sich die ist in der Nachkriegszeit stand, deswegen der Name. Der kann öffentliche Aufträge geben, aber ob sich das insgesamt lohnt für die Investoren, liegt an der Rechnung, liegt an dem Zustand des Verhältnisses von Markt und investierendem Kapital. Und da ist überall zu viel. Da kann man gewissermaßen sagen, eine kleine Dialektik von Macht und Unmacht des Staats. Allmächtig in der Schaffung von Geld. Aber er kann seine Geldmacht nur zu allen verwenden, versuchen, die Unternehmen wieder dazu zu bringen, nach ihren eigenen Maßstäben zu produzieren. Nach seinen Maßstäben, also sagen wir mal, dass der Staat sagt, wir brauchen es doch. Dann müsste der Staat ja zu was ganz Neuem beschließen, zu was ganz Revolutionieren. Dann müsste man sagen, Marktwirtschaft ist halt doch ein Fehler. Wenn man was braucht, wenn man einen Markt aufmachen, dann muss man es produzieren. Dann muss man es planen. Man sagt, wenn man es braucht, muss man es herstellen. Das heißt, der Sparer zum Beispiel beim Militär macht. Also der läuft ja nicht den Maßstab des Markts. Aber bei allen anderen sind die bürgerlichen Staaten, die kommunistischen Staaten, prinzipiell haben sich darauf verpflichtet und prinzipiell darauf festgelegt, Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt. Also Banken müssen ihre Finanzprodukte sich wieder rechtzeitig abnehmen. Er kann zwar einer Bank Geld geben, damit sie die Bankkraft geht, Bankkarot oder kaputt geht. Aber er kann sie dem Geld nicht dazu zwingen, neue Papiere zu kaufen von anderen Banken, an deren Rentabilität, an deren Sicherheit sie zweifelt. Er kann der Bank Geld geben, damit sie nicht bankrott geht, aber er kann nicht verhindern, dass die Bank dieses Geld dann dafür verwendet, um ihre Schulden zu bezahlen. Ihre Zahlungsverpflichtung loszuwerden. Was ist, wenn der Bank Zahlungsverpflichtung los wird? Dann muss sie Papiere einlösen, die bisher aktiver waren. Das heißt, die zahlen andere Banken aus. Die anderen Banken stoßen die Papiere, die jetzt Verlustbringer sind, ab. Aber damit stoßen sie aber auch das ab, was bisher bei den aktiver waren. Ihr Geschäftsvolumen, ihr grundlegendes Geschäftsvolumen schrumpft zusammen. So kann der Staat zwar Banken aus der von der Bankrott bewahren, aber kann nicht damit den Zauber bewirken, dass ich automatisch wieder loslege wie bisher. So auch bei den Produzenten. Er muss, das macht er aber dann auch, schauen, ob er sonst die Kosten, die Banken bzw. die Industrie, das war die Industriekrise, die Industrie macht, ob sie aber da an den Kosten was vermindern kann. Worauf kommt er dann immer? Ja, das war der Schröder, der Agenda 2010 aufgekommen ist, bei der damaligen Krise, bei der kleineren Krise. Da sind die Leute ganz zu teuer. Die Renten zu hoch. Die Krankheitskosten zu hoch. Die Lohnnebenkosten, sagen sie, sind zu hoch. Wird doch nichts mehr das. Und dann mit der Krise aus, heißt es ja, die zahlungsfähige Nachfrage, sobald sie die Nachfrage der Leute ist, der Rentner oder der Arbeiter, schrumpft ja schon wieder. Da kann man also jetzt alle möglichen Widersprüche aufzählen, aber eines sollte man dabei nicht. Vielleicht noch da Mitleid haben mit dem armen Staat, der sich regelt. Dass er zwar sehr viel Geld ausgeben kann, aber es zu wenig Wirksamkeit damit bringt. Das sollen wir schon einen anderen Gedanken machen. Warum verwendet der Staat eigentlich immer das Geld des berühmten Steuerzahlers so gnadenlos zur Rettung dieser Finanzwirtschaft oder dieser kapitalistischen Ausbeutungswirtschaft? Man verfällt ja die ganze Zukunft, seine eigene Zukunft, nämlich die Zukunft seiner Steuerzahlungen, fürs Retten der Banken und fürs Retten der Industrie. Gut. Warum macht er das? Weil er auch eine gute Frage. Wenn er der gleiche Zugang zu den Leuten entsprechend den hat, ist er nicht. Ein paar Rückzüge machen wir nur, werden wir hinten der Verlängerung steuern. Indirekt. Da kommt man immer so drauf, dann leicht, dass er offenbar ist der Staat am Weggängelband der Industrie oder der Banker. Definitiv. Macht er. Tja, aber wenn es nicht, wie gesagt, wir haben zu Recht gesagt, der könnte ja das Geld. Was er gemacht hat, spricht man diesen Arschbläs auch zur Erhöhung des Hartz IV reinlegen benutzen. Sonst haben wir einen Binnennachfrage zu. Ja. Ich persönlich hätte als Konjunkturprogramm, also jetzt eine subjektive persönliche Meinung, ja, hätte den Mindeststeuersatz auf 10% gesetzt, die Freianlage, die Freiansteuer, Freiansteuer auf 10.000 hochgenommen und hätten Höchststeuersatz auf 60 gemacht. So. Davon hätte der 10 Hartz IV-Empfänger zu mir gesagt, davon profitiere ich nicht. Und dazu hätte ich noch eine Mehrwertsteuer auf 10% gesetzt. Das heißt, jeder Arme, also von den 60 bis 80 Volk, hätten mehr Geld zum Konsumieren gehabt. Aber das hätte im Prinzip, sage ich mal, die Machtsicherungspolitik des Staates ausgehebelt. Und es ist viel zu leicht, sowas zu machen. Ne? Also gebe ich lieber irgendwo, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade hier diese 2.500 Euro fürs Auto oder sowas, wenn ich das rechne, dass er im Prinzip der Neuwagen kostet durchschnittlich 10.000 Euro und ich kriege schon 1.900 über den Mehrwertsteuerwagen ein, plus die Kosten in der ersten Inspektion, was Neuwagen hat, ja, ist es im Prinzip eine Nullfinanzierung, die an mich zurückfließt. So, bei dem anderen hätte ich Geld in der Hand nehmen müssen, um Menschen zu unterstützen und hätte es dann irgendwann abends natürlich wieder über Steuern reingekriegt, auch nicht so schnell und nicht so, wie soll ich das sagen, wir haben jetzt Wahl, ja, also muss ich glänzen, muss schnell was passieren. Und das ist, das, denke ich mal, das Problem, macht der halt des Staates. Ja, hat er das Geld ja verschenkt, was er nicht mag. Bei der Abfahrt, die ist richtig. Es kommt komplett zurück. Durchschnittlich sollen nur 2000 Liter pro Monat sein. Ja, gut. Aber wenn er jetzt das Geld in Banken gibt, das verschenkt. Das ist nicht das. Ich hab's noch nie. Oder es sind nur, ja, du gehst, jeder davon aus, das Geld fließt zurück. Netto, also nicht die Steuergelder an die Banken. Weil das Geld, was von den Banken liegen wird, wird nicht in den Staat bleibt mal bei einer Richtung jetzt. Also, der Staat leitet erstmal, nachdem er in die Real Estate, der richtige Einkommenskanal hat, das Geld. Wir hätten das Geld haben, und dann über die nächste Staatsbank machen, das müssen wir dann auch fragen. Das heißt, ich kriege das Geld im Normalfall zurück, die Rechnung mit 20 Milliarden, also die Ausfrage bei den 200 Milliarden. Aber die kriegen sie aber zurück, ja nicht so, dass es wegschickt. Aber jetzt nur mal eins schon mal festhalten. Was macht der Staat, wenn er an den Banken Geld gibt? Er räumt ihnen Konten ein auf der Kammer Zentralbank und müssen sie dafür geben, Papiere, und zwar normalerweise erstklassige Papiere, das heißt, die müssen zeigen, Sie haben Vermögen, Sie haben Vermögensbestandteile von erstklassigen Schuldnern, die der Beweis dafür sind, dass Sie erfolgreiche Bankgeschäfte machen. Das ist die Voraussetzung für den ganz normalen Einschuss von Liquidität in den Bankensektor. Das ist also nicht einfach, dass der Geldscheine verschenkt werden oder das vergeben werden. Die meisten Leute über Konten, sie gehen über Konto, sie müssen sich einen relativ niedrig verzinsten, kreditähnlichen Verhältnis gefallen lassen. Und der Staat will das kreditähnliche Verhältnis, die alle kreditähnlichen Verhältnisse nicht einfach machen, auf die blauen Augen hin, sondern auf den Beweis, dass die Bank in der Vergangenheit erfolgreiche Geschäfte macht. Dann macht der Staat jetzt eine Krise. Eine Finanzkrise zumal. Ich stelle sich auch, die Banken haben ja immer weniger erstklassige Papiere. Jetzt sind wir wieder bei der singulären Seite. Merkt man, da vermischt sich auch so alles. Wer würde die würde die Bankenkrise nicht zusätzlich da sein, dann würde jetzt die Sache so weitergehen, der Staat würde Kreditlinien schaffen, damit die große Industrie und dann durch ihre Aufträge, die kleinen und mittleren, meistens geht es um den Bau und sowas, allmählich wieder neue zahlungsfähige Nachfrage entstehen. Das wäre das Normale. Das setzt aber voraus, dass die Banken potente Geldmaschinen sind. Wenn er jetzt den Banken Kredite geben täte, würden sie es verwenden, das abhängig ihrer maroden Geschäfte. Und deswegen kommen die Staaten, und das war auch wieder mal singulär, bei der Besonderheit der Krise 2008-2009-10, jetzt muss er also den Banken Konten einräumen, ohne dass sie die Sicherheit bieten können, erstmalige Papiere. Weil das Hauptproblem, was sie haben, ist, die haben aber an so sogenannte toxische oder faule Papiere. Also ändern sie die Regeln und sagen, ihr dürft die faulen Papiere hinterlegen, als ob sie gut werden. Eine Sonderform davon ist die Bad Bank. Ihr dürft bei mir oder in einer Abteilung, die ihr bei euch selber einrichten dürft, also jede Bank ihre eigene Bad Abteilung, aber ihr dürft sie aus der Bilanz raustun. Ihr dürft so tun, als ob ihr nicht Bad Papers hättet, Toxic Papers hättet. Ihr dürft so tun, als ob ihr dann so eine Art Tiefhitwiderstand habt, und dann könnt ihr mal gewisse Zeit frosten, wie wenn sie nicht existieren würden. Und wenn sich der Markt mal ändert, kann man ja sehen, was man daraus machen kann. Solche Papiere nimmt er jetzt als Ersatz für das, was er normalerweise will. Nämlich Beweise erfolgreicher Banktätigkeit. Insofern hat im Augenblick die Kreditierung der Banken fast sowas Ähnliches wie Geschenkspiele. Fast sowas Ähnliches. Es bleibt Kreditverhältnis. Sie bleiben in einem Kredit- und Schuldverhältnis. Im normalen Fall, aber diese Frage, war es gerade zu stellen, im Falle einer Wirtschaftskrise ohne Finanzkrise, da würde halt dann über die Banken seine Kreditierung der neuen, des Aufschwungs, das abwägen lassen. Das würde jetzt das andere machen können, die Banken würden das Geld missbrauchen und dann unter der Konjunkturpolitik zur Begleichung ihrer Nöte. Das war mal vor, die vorher Debatte losgegangen ist an der Frage, wo ich gesagt habe, warum macht der Staat das? Und habt ihr euch dann schnell in einer Debatte verwickelt, die der eine hat gesagt, das macht er, weil er am Geldband der Banken hängt. Und der andere, glaubt, sie haben gesagt, und sie gesagt, ist jetzt wurscht, wer es sagt, das war die andere Antwort, der Staat. Ja, weil er denkt, dass da wieder was rauskommt. Genau, der Staat denkt, dass wieder was rauskommt. Und in der Alternative würde ich erst einmal überlegen, welche der beiden Antworten vielleicht das in die Richtung führen, wo es dann wirklich steckt. Aber nehmen wir mal die These, er hängt am Geldband der Banken. Tja, was spricht dagegen? Was spricht dafür? Das spricht mit der Luftlicht und nach Politiker und Minister ist es dann Sicherungsvorschlag und was weiß ich, also einige Rechnungen erstmal prinzipiell, dass es erstmal möglich ist und auch der wahrscheinlich ist. Und so ist. Spricht aber vielleicht auch mal nichts dagegen. Das soll ich auch immer. Denn der Staat macht doch dauernd, macht doch dauernd in der ganzen Phase seiner, der verschiedenen Phasen der Unternehmung über, folgende Gesetze, in denen er den Banken Regeln setzt, wie sie halbwegs solide Geschäfte machen. Er schreibt ihnen vor, wann sie ihre Bank zumachen müssen. Er schreibt ihnen vor, wann sie Abteilungen schließen müssen. Er schreibt ihnen vor, wie viel Prozent ihres Aktivvolumens sie quasi parken müssen bei ihm und nicht damit dürfen zum Kredit machen, also zum Geldverdienen. Er regelt ihnen doch, er hat ihnen doch Regeln auf, die die Banken selber, wenn die Regeln nicht gäbe, nie im Leben freiwillig machen würden. Also so einfach mit Geldbank ist es nicht. Dass die Banken Büchlein und der Staat macht dann tatsächlich was und umgekehrt. So ist es nicht. Der Staat möchte Banken haben, die gute Geschäfte machen. Da würde ich dann eher der Meinung zuneigen, ihres Kontrahenten, weil er darauf setzt, dass wenn die Bankgeschäfte gut gehen, dass das das beste Schneemittel ist für seine eigenen Finanzen. Dann wird man schon die Geldmenge überraschen. Weil er hat nämlich nichts mit der Staat. Hat er nichts. Er kann Geld drucken. Dann hat schon die Geldmenge überraschen. Geldmenge ist, wenn Sie hier einfach gerade überschlossen, ist zu viel. Noch immer Art. Jetzt macht der Staat zusätzlich Kapitalbewirtschaft. Und in der Hoffnung, jetzt mehr auszugeben, so dass sie nicht herkommt, dass sie nicht aus dem reinkommt. Da kann ich mehr Kapital rausholen, der drin ist. Weil er, das macht er dann deswegen, weil er sagt, wenn ich das nicht mache, bricht der Finanzmarkt zusammen. Ja, wo soll ich dann machen? Also setzt er auf die Fortsetzung des Finanzmarkts, die alle Widersprüche, die es in sich hat. Die Antwort, die er beide versucht, gerade deswegen zu kurz, weil er vergisst, ist doch ein Staat. Wenn es einen Staat gibt, Man kommt er nicht drauf, abzutreten, zu sagen, ich habe hier vergleicht. Seine Gründungsurkunde hat einen ganz anderen Inhalt. Er sagt, ich bin eine Herrschaft, die dafür sorgt, dass die Arbeit der Mehrheit der Bevölkerung Überschüsse abwirft. Erst für die Privaten und dadurch auch an mich. Das ist die Konstruktion, nach der er beruht. Der Staat ist doch kein, ist doch keine, der Staat ist doch keine freie Vereinbarung der Bürger. Macht nur mal ein bisschen Aufsicht und wir, damit wir uns nicht mehr die Haare geben. Theoretisch schon. Der Staat will Ausbeutung, will Geld, die Geldwirtschaft als Ausbeutungsbürger. Wo steht das? Das möchte ich überlegen. Das steht nur. Das steht im Grundgesetz noch, oder was möchte man verpassen? Kein Gehörst in den Staat steht das. Ich habe zwei Beispiele für das vielleicht. Einfach nur mal, ich weiß nicht, die Zahlen, was man gesagt hat. Also jeder hat bestimmt gelesen, dass die Commerzbank 18 Milliarden gekriegt hat, ne? Auch bestimmt keiner weiß, in welche Konditionen. Und zwar zu 9,8% vor Zins, was einen Rückfluss pro Jahr von 1,45 Milliarden von Steuern bedeutet. Das ist das erste Beispiel, Hilfe Commerzbank. Das zweite Beispiel, übernommen Hypo Real Estate. Dazu muss man wissen, welche Banken die Hypo Real Estate geschluckt hat. Die Hypo-Real-Estate hat eine erhebliche Summe der Auslandsverschuldung in Deutschland ihrer Bilanz gehabt und das Insolvenzrecht und von ländlichen wirtschaftlichen Firmen, die gleich noch Geld haben in Deutschland, sagt aus, dass der Insolvenzverwalter im Prinzip sich Geld holen kann und wohl strecken kann. So. Und deshalb ist es eigentlich wichtig gewesen, diese Bank zu retten. Und es wurde zusätzliche Artikel ins Grundgesetz abgenommen, das muss man sich mal überlegen. Also bedeutet das, wenn diese Bank nicht gerettet worden wäre, hätte das demokratische System in unsere Deutschland gekippt werden können. Und zwar durch den Amerikaner, der sich da mal kurz eingeklappt hat. Und deshalb ist es im Prinzip so wichtig gewesen, da in diesem, nur die Beispiele. So, das dritte Beispiel wäre die Deutsche Bank. Die haben jetzt zufällig die Postbank übernommen. Und wir kriegen damit im Prinzip Staatsschäden. Aber der andere Mann wollte sich nicht geißeln lassen. Und deshalb hat er nicht direkt, sage ich mal, Förderung angenommen. Und wenn man das sieht, die ganzen Großbanken in Deutschland, ja, das System, was in anderen war, es musste gerettet werden mit Geld, wie da ist, damit das Staatssystem weiter existieren kann. So, und natürlich muss ich mal sagen, der Staat wäre das für sich alles, und ist ja logisch. Und wenn man sich sieht, wie die jetzt geknebelt werden, ja, also keine Auszahlung drin, da wird eigentlich jeder Anleger, der da drin ist, wird geknebelt. Aufgrund, sage ich mal, von irgendwelchen Gesetzen, aufgrund der Machtposition des Staates, die er sich jetzt erschaffen hat. Und das ist im Prinzip, das ist Hintergrundwissen, das zählt dazu, und das kann man eben, das liest man sehr selten in den öffentlichen Tageszeitungen wie Bild, sag ich mal. Ja, das wird auch so. Also wie gesagt, das ist, man muss ja dann, wenn man das alles so sieht, die machen dabei schon einen ganz guten Schnitt, ne? Drücken wir es mal so aus. Aus ihren Hintergrundberichten, der Staat möchte, dass die Banken Ausbeutung organisieren. Das war eigentlich. Das Gegenteil von, er macht deswegen mal die Banken, die ihm fehlen, organisieren es mal, die Ausbildung funktioniert. Der Staat druckt das Geld, das darf man nicht vergessen. Er druckt das Geld, oder? Im Moment, er druckt es über die Zentralbank. Im Moment haben wir auch ziemlich das Problem in Europa aufgrund unserer europäischen Gesetze, dass wir das nicht mal so ad hoc über die Inflation reinholen können. Ja, das ist zum Beispiel jetzt, wenn man sich da jetzt blätter explizit mal mit Griechenland beschäftigt, ja, ist es für die Griechen unwahrscheinlich schwer. Da sieht man halt ihre Anleihen, wenn jemand sich so. Und damit im Prinzip, früher hätte der Staat jetzt gesagt, also entweder wir hätten jetzt schon Krieg, oder wir hätten jetzt, sage ich mal, eine Hyperinflation. Das ist im Prinzip das, was jetzt verhindert wird. Also ich sage, das ist schon, ich finde das System, wie es jetzt geschaffen worden ist, schon relativ gut, aber es ist im Prinzip aber unwahrscheinlich schwierig zu handeln. Und ich sage mal, eine optimale Lösung zu finden, denke ich, ist da auch sehr schwer. Und da würde ich aber auch in die Richtung, wenn ich mal bei dem, das ist ja wie Hauptmann Banken, hoffentlich geht's wieder. Das ist, ja eben. Das ist auch wirklich kurz meinen. Das ist daran, dass dieses System weiter funktioniert. Besser. Bei der Frage, in welchem Grundgesetz steht drin, dass Kapitalismus herrscht. Wir wussten, in welchem Grundgesetz drin stehen. Das muss bei einem Grundgesetz wünschen, obwohl es, glaube ich, Grundgesetz übersteht. Das Recht auf Eigentum ist unantastbar. Recht auf Eigentum. Das liegt auf keine Machtwirtschaft. Kein Kapitalismus. Ja gut. Aber vielleicht was anderes. Der deutsche und der amerikanische und so weiter Staat kann es nicht leiden, dass ein Drittel der Welt da gesagt haben, sie möchten es gern anders machen. Sie möchten gern die Revolution der Gesellschaft nach einer Weise abwickeln, die nicht mehr läuft über die private Bereicherung. Ob die jetzt gut oder schlecht war, davon rede ich jetzt nicht. Ich rede vom Staat, das muss der Staat. Und die, und das Faktum, dass in der Sowjetunion und anderen Staaten kein Kapitalismus geherrscht hat, war jetzt so viel wert, dass darüber einen ganzen Atomkrieg im zweiten Fall riskiert hätten, um das rückgängig zu machen. Das müsste der Schöne reinmachen. Und dann kommt das Lied, dass der Staat gerade den Standpunkt hat, soll doch die Leute irgendwie sich ernähren. Er will es über Privatmacht machen. Für die Privatmacht des Geldes. Der Banken, unsere Industrie, die kapitalistisch produziert, darauf setzt er. Wir brauchen es nicht zu schreiben und auch nicht in Interpretationsschwierigkeiten zu begeben, was heißt es denn nach Eigentum ist genau? Also ich würde doch schon rauslesen, dass es daran nach Kapitalismus riecht. Aber wenn jetzt der andere Zweifel hat, ist wurscht. Man braucht ja die Tätigkeit, die man aller Politik betrachten. In den Ländern der heutigen dritten Welt. Was? Welche gegeben haben gesagt, wir glauben nicht, dass bei Konkurrenz unsere Völker entwickeln können, unsere Wirtschaft entwickeln können. Die haben irgendwelche Formen von Sozialismus oder von Staatsverwaltung probiert. In Kuba sind sie immer noch dabei. Und was passiert? Sie ziehen sich die größte Feindschaft auf sich, die es bloß gibt. Sie haben es nicht erlaubt, dass anders produziert wird auf der Welt als nur die Privatwirtschaft. Das reicht mir eigentlich. Ich möchte das jetzt mal einhaken an der Stelle und die Gelegenheit nutzen, bevor das, also das ist ja schon sehr stark jetzt in der Diskussion drin, noch eine Ansage zu machen. Ne? Soll es unbedingt weitergehen. Aber wir machen, wir machen nächste Woche Dienstag, 19:30 Uhr, für die Kapitikon-Kapolle, im Fall noch ein Nachgespräch zu dem heutigen Vortrag. Und nur für den Fall, es passiert nicht schnell mal so, dass während sich in der Diskussion sich das Publikum zerflattert und einzeln rausgeht, wer noch Fragen übrig behält über den heutigen Abend hinaus oder Anmerkungen hat, ist auch sehr, sehr herzlich nachgeladen. Das ist wahrscheinlich keine Länge, da kann man auch mal ein bisschen lieber über einzelne Teile des Vortrags reden oder auch darüber hinaus. Das wollte ich nur noch gesagt haben. Es kann ja auch sein, dass was ich die Sachen, die man heute hier gehört hat und diskutiert hat, die man den Kopf geben, das auch zunächst noch, dass man hier Fragen hat, die da rauskommen, oder haben die Fragen, wenn man gestern hatte, sich vielleicht in der Überlegung anders stellen kann, wenn man durch den Traum empfehlen, alle Fragen, die auch offen bleiben, damit mit ihnen zu besprechen. glaube nicht, dass ich die Diskussion abzubrechen will. Oder es kann sein, dass man sagt, nach, ja, wir haben jetzt 2,5 Stunden, kriegt man nämlich ein Handy entgegen und hört irgendwann auf zu diskutieren. Aber wie gesagt, wenn man weiter machen wollte, können wir weiter diskutieren, wir können auch dann zu einem Tisch setzen, bei uns Sitzung, was noch was dazu geben, mit so einem Mikro dazu. Vielleicht dann nächstes Mal Zwischenabschluss, auch für die Diskussion am nächsten Dienstag, mal versucht war, darzustellen, warum, im Zwischenfall vor allem, warum notwendigerweise für die Sitzungsmaßnahmen die notwendig sind. Aber es deswegen, weil deswegen die Frage wichtig ist, wie kommt es dazu, dass ausgerechnet durch alle Versuche, Wachstum zu steigern, durch alle Versuche, Leute antreten zu lassen zu einer maximalen Leistung, ein Mechanismus in Gang gesetzt wird, der zwei unangenehme Pedale schalten muss. Für diejenigen, die antreten müssen zur Arbeit, müssen immer mehr Leistungen bringen und kriegen deutlich mehr weniger dafür. Selbst wenn der Lohn nominell steigt und sich vielleicht sogar real steigt, das, was sie insgesamt mehr produzieren, bleibt außerhalb des Geraus. Es gibt ganze Sektoren der Produktion, die sind gar nicht bestimmt für Leute, die diese zusammen herstellen. Da war auch vorhin die Rede von Mercedes-Benz, ganze Bereiche, da können sich die Leute selbst die Finger darauf schrecken, wenn sie es unbedingt machen wollen, aber besitzen, benutzen, geht in den normalen nicht überhaupt nicht. Das ist mal das Normale, vor aller Krise, in jedem Boom. Wenn die Leute herangezogen zu einer Arbeit, zu einer Produktion, der Früchte nicht bei ihnen landen. Und das Zweite, wenn dann zur Krise kommt, wenn sich herausstellt, dass die zahlungsfähige Nachfrage auf den Märkten schrumpft, wenn sich herausstellt, dass alles Kapital, was investiert ist, zu viel ist und sich nicht mehr lohnt, dann wird am allerersten an denen ausgelassen, die es Geld zum Leben brauchen. Dann werden Leute entlassen, wenn nicht entlassen, dann sind sie auf Kurzarbeit gesetzt, wenn die Glück haben, weil Wahl ist, oder was auch immer, dann sind sie bis zur Wahl 1,5 Jahre bis hierhin blockiert, aber jetzt klappt und niemand hört es auf. Der Staat will es nicht, dass die Leute von uns leben. Er will sie höchstens den Unternehmern bereithalten, damit sie, falls die Krise wieder vorbeigeht, zur Verfügung stehen für eine neue Runde Ausbeute. Vielleicht das. Vielleicht wollen sie auch bloß mal der Wahl gewinnen. Auch sowas kommt hier vor in der wunderbaren Demokratie. Aber gleichgültig. So oder so rum, es geht gegen diejenigen, die dafür dastehen müssen, dass etwas produziert wird, und zugleich diejenigen sind, an denen alles vorbeigeht, was die Sache betrifft. Wer nutzt das, wer gehört das? Das wollte ich da mal nicht vergessen. Deswegen ist die Hauptkonsequenz an solchen Diskussionen für mich, die wirklich auch mir und euch bei Zuhörern reinnehmen, sagt das weiter, wenn euch das eingedeutet wird. Erzählt es anderen, macht ihnen klar, dass sie einen Fehler machen, müssen darauf setzen, dass der Kapitalismus ihr Lebensmittel sagt. Wie ich am Anfang gesagt habe, da empört sich die Leute nicht. Mit der Arbeit vor 20 Jahren, wo sie der Meinung waren, Sozialismus funktioniert nicht. Warum setzen sie regierungslos aus wieder funktionierendes Lesen mal wieder mit? Das ist ein wesentliches. Da möchte ich, dass wenn ein Streitbild Leuten eintritt und sagt, Leute, ihr täuscht euch, es gibt auch was, was für euch in diesem Leben nicht aufgeht. Was wird eine Tiefe sein? Also, der große Unterschied zwischen 89 und jetzt ist ja der, dass damals eine greifbare und zumindest Propaganda und auch Westfernsehen als gut erscheinende Alternative präsentiert worden sind, also erschienen. Das, die Alternative fehlt jetzt. Das heißt, das soll nicht immer noch Alternative sein. Jetzt nehmen die Leute halt die Alternative sich selber ausdenken, wenn sie jetzt hier leben wollen. Dazu möchte ich sie bringen. Es gibt halt noch Chaos für Alternativen. Manchmal ganz konkret, das ist einfach so. Gut, ich würde sagen, machen wir Schluss für heute. Nächsten Dienstag, wir sind